Ein paar Leute kommen bestimmt noch dazu. Okay, seit jetzt erstmal niemand weiter zutritt, würde ich sagen, wir beginnen. Ja, herzlich willkommen zu unserem Teach-in Kritik der politischen Ökonomie. Schön, dass ihr alle da seid. Es gibt ja von mir ein paar einleitende Worte zu Platypus selbst. Bevor wir dann beginnen, und zwar, ja, Platypus ist ein internationales Bildungsprojekt, das 2006 gegründet wurde. Wir organisieren Lesekreise in weiten Teilen der Welt, in denen wir die Geschichte der Linken von Rousseau bis Adorno behandeln. Wir kuratieren Podiumsdiskussionen, in denen dargestellt werden soll, was die Linke heutzutage ist. Und monatlich erscheint unsere Zeitschrift Platypus Review auf Englisch und auf Deutsch vierteljährlich. Jetzt ist auch heute ganz frisch die neue deutsche Platypus Review erschienen. Die findet ihr online auf www.platypus1917.org. Der Lesekreis hier in Leipzig findet jeden Dienstag um 19 Uhr statt. Corona-bedingt jetzt eben auch online via Zoom. Wir organisieren regelmäßig Coffee Breaks, also da auch gern immer unsere Facebook-Seite auschecken. Damit ihr auf dem Laufenden seid. Ihr könnt sehr gern mir persönlich schreiben, hier im Chat, eure E-Mail hinterlassen, dann füge ich euch unserer E-Mail-Liste hinzu, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, wenn es um unsere Events und Veranstaltungen geht. Und ja, wir haben noch weitere Veranstaltungen auf hier in diesen kritischen Einführungswochen, und zwar am Mittwoch findet ein Teach-in zum Bonner Partismus und der Notwendigkeit der Diktatur des Proletariats statt, um 15 Uhr. Und 19 Uhr ein Teach-in, wir haben die Zeit geändert, 19 Uhr das Teach-in zu Reform, Revolution und Resistance. Gut, dann würde ich das Wort übergeben an Henry und Max. Viel Spaß. Ja, danke, Lisa. Ich glaube, ich würde mal kurz vorweg sagen, wie wir hier überhaupt verfahren, damit ihr eine grobe Orientierung habt während des Vortrages. Und zwar haben wir das ein bisschen in zwei aufgeteilt. Und ich werde am Anfang was zu Adam Smith sagen und allgemein dazu, was politische Ökonomie überhaupt ist, bevor wir uns dem Gegenstand der Kritik dieser politischen Ökonomie zuwenden und also dabei ein bisschen auf, also wie gesagt, vor allen Dingen über Smith sprechen und ein bisschen so die philosophischen Grundlagen der politischen Ökonomie versuchen zu etablieren, damit wir überhaupt einen Begriff davon bekommen, was das eigentlich ist. Vielleicht müsste man auch noch weitergehend rechtfertigen, warum wir hier überhaupt über Smith sprechen vorher. Das will ich dann am Ende meines Teils nochmal kurz aufgreifen, vor dem Hintergrund dessen, was weitreichend verbreitete linke Forderungen heute sind oder auch im Verlauf der gut letzten 100 Jahre und inwieweit das überhaupt über Smith hinausgeht und inwieweit das vielleicht tatsächlich einfach nur in einem Framework ist, ja, also die Forderungen, die man auch von Smith aus vielleicht formulieren könnte und dann dazu in Abgrenzung das Wort abgeben an Max, der uns versucht, ein bisschen zu sagen, was nun eigentlich die Kritik der politischen Ökonomie ist und was das ist, was Marx darüber hinaus, was Smith uns sagen kann, eigentlich gesagt hat. Genau, das mal so vorweg. Dann würde ich einfach mal loslegen. Also um Adam Smiths Anliegen im Wohlstand der Nationen und das ganze Unterfangen der politischen Ökonomie richtig zu verstehen, möchte ich zuerst darauf hinweisen, dass Adam Smith im Grunde genommen eine vertiefte Elaboration von rousseauschen Grundgedanken vornimmt und damit in einer spezifischen Tradition einer Philosophie der Freiheit steht, die sicherlich von Rousseau bis inklusive des Marxismus zu verstehen ist. Und diese philosophischen Grundannahmen will ich quasi folgend grob erörtern, um ein Verständnis davon zu geben, was politische Ökonomie ist, bevor wir uns dann mit Marx der Sache zuwenden. Smiths positives und sein Werk prägendes Verhältnis zu Rousseau zeigt sich darin, wie er in seinen beiden Hauptwerken durch die zwei Hauptkategorien von Rousseaus Diskurs über den Ursprung der Ungleichheit arbeitet, und zwar die des Mitgefühls in seiner Theory of Moral Sentiments und die Kategorie der Perfektibilität im Wohlstand der Nationen. Smith ist vor allen Dingen Moralphilosoph und er selbst betrachtete seine Moralphilosophie als sein eigentliches Hauptwerk. Ich denke, dass es wichtig ist, das zu betonen, um die Dimension des Sollens im Wohlstand der Nation zu verstehen und die Abgrenzung vorzunehmen von politischer Ökonomie zu Wirtschaftswissenschaften oder Ökonomie im weitläufigen Sinne, wie sie auch heute verstanden wird. Also so ist politische Ökonomie für Smith nicht Wirtschaftswissenschaft und Ökonomie als positivistische, empirische Wissenschaft, wie sie heute gemeinhin verstanden wird, oder auch schon von Marx unter dem Begriff der Voltaire-Ökonomie kritisiert wurde, sondern politische Ökonomie ist Gesellschaftstheorie, ja, die also nicht nur den Anspruch hat, zu formulieren, wie die Dinge sind, sondern vielmehr, wie die Dinge sein sollten. Ja, das ist diese Komponente des Sollen, die ich eben angesprochen habe und die ich versuche jetzt im Weiteren ein bisschen zu erklären. Ja, und darin steckt auch zu erklären, wie die Dinge geworden sind. Der Wohlstand der Nation, ich habe es gerade angedeutet, ist eine vertiefte Ausarbeitung der rousseauschen Kategorie der Perfektibilität. Also Perfektibilität bedeutet für Rousseau nicht, dass wir uns einfach einem Zustand der Perfektion immer weiter nähern und schließlich erreichen, sondern vielmehr eine unendliche, endlose Transformierbarkeit überhaupt. Ja, und also die Freiheit der menschlichen Gattung liegt also genau in der Möglichkeit, die menschliche Natur als solche zu verändern. Perfektibilität ist also die ständige und konstante Fähigkeit, sich selbst zu verändern. Also im Diskurs über die Ungleichheit illustriert Rousseau diese Idee über die Anpassung des Menschen an natürliche Umgebungen, ja, also die Adaption an die Umwelt, Anpassung durch Nachahmung und Imitation der Tiere und solcher Dinge, aber der entscheidende Punkt ist eben, dass die Natur des Menschen selbst verändert werden kann und tatsächlich sich konstant verändert. Das heißt, die Bestimmung, und das ist wichtig, dass wir hier festhalten, des menschlichen Wesens ist nicht irgendeine ontologische, der Mensch ist so und so und so, sondern durch Freiheit, genau in dieser Veränderung der Natur, ne? Also in einem Begriff des Werdens, weniger als des Ist. Also eine Veränderung des Modus der Subsistenz in und Anpassung an eine bestimmte Umgebung ist also Ausdruck der Perfektibilität bei Rousseau. Ja, der Rousseau bearbeitet ja bekannterweise mit dem Naturzustand bzw. diesem edlen Wilden, der bei ihm als Verkörperung dient, diese natürliche Potenz der Freiheit des Menschen in den Raum zu stellen und quasi als Standpunkt der Kritik, von dem er seine gegenwärtige Gesellschaft und mehr noch die ganze Geschichte der Zivilisation in ein kritisches Licht werfen kann. So sind auch die Entwicklungen der Zivilisation selbst ein Produkt dieses Vermögens, die Welt und sich selbst zu produzieren. Es ist die Freiheit, die uns hingebracht hat, wo wir sind, ja, aus Rousseaus Perspektive jetzt. Freiheit ist demnach nicht irgendein hochzuhaltender Wert oder eine Tugend, sondern vielmehr ein Problem und der Modus der menschlichen Existenz, mit dem wir uns unumgänglich konfrontiert sehen. Rousseaus Werk ist im Grunde genommen die Frage danach, ob dieses ursprüngliche und noch uneingeschränkte Potenzial, bloße Potenzial allerdings, der Freiheit auch auf der Ebene von gesellschaftlichem Miteinander in höchstem Maße erreicht werden kann oder wieder erreicht werden kann, in Anführungsstrichen. Und ich denke, das ist genau die Kernfrage eigentlich der ganzen Aufklärung und der Epoche der bürgerlichen Emanzipation, die dann von Marx aufgegriffen und historisch spezifiziert wird, unter den veränderten Bedingungen industrieller Produktion im 19. Jahrhundert. So stellt auch Smith sich genau im Wohlstand der Nation diese Frage in politökonomischer Hinsicht. Lisa, vielleicht könntest du kurz die Zitate anpinnen, die ich rausgesucht habe. Cool. Ich würde das nochmal kurz unterstreichen wollen mit einem sehr bekannten Zitat aus Rousseaus Gesellschaftsvertrag, um sich dieser Idee nochmal vor Augen zu führen. Ich lese einfach mal vor, ihr seht das ja jetzt, das ist das obere Zitat. Wer den Mut hat, einem Volke eine Rechtsordnung zu geben, muss sich fähig fühlen, sozusagen die menschliche Natur zu ändern. Jedes Individuum, das in sich selbst und für sich allein ein vollkommenes Ganzes ist, in den Teil eines größeren Ganzen umzuwandeln, von dem dieses Individuum in gewisser Weise sein Leben und sein empfängt. Also in Gesellschaft ändert sich das menschliche Wesen. Er muss die Natur des Menschen ändern, um sie zu kräftigen. Eine gebundene und sittliche an die Stelle der ungebundenen und körperlichen Existenz sitzen, die wir alle von der Natur empfangen haben. Er muss mit einem Wort dem Menschen seine ihm eigentümlichen Kräfte nehmen, um ihm Fremde dafür zu geben, die er nur mit Hilfe anderer gebrauchen kann. Was da drin steckt, ist der Gedanke der Kooperation, da werde ich gleich nochmal darauf zurückkommen, den Smith im Wesentlichen auch weiter ausformuliert. Ja, also dass indem wir quasi unser Privatinteresse verfolgen, aber in einem Tauschverhältnis und bürgerlichen Rechtsrahmen miteinander kooperieren, entstehen fremde Kräfte, die hinausgehen, über die wir als Individuen verfügen. Und diese fremden Kräfte, wenn das so funktioniert, wie sich Rousseau, Smith und Co. das vorstellen, arbeiten für uns und nicht gegen uns. Und auch da ist dann der Punkt, dass Marx feststellt, dass dieses Verhältnis sich eventuell geändert hat. Je stärker diese natürlichen Kräfte abstarben und vernichtet wurden, umso stärker und dauerhafter sind die erworbenen, umso fester und vollkommener ist die erworbenen, umso fester und vollkommener ist die Rechtsordnung. Wenn jeder Staatsbürger seine ganze Kraft und Existenz nur durch die anderen erhält und die durch Gesetze erworbenen Kräfte der Summe der natürlichen Kräfte gleich oder überlegen sind, kann man behaupten, dass die Gesetzgebung den höchstmöglichen Grad von Vollkommenheit erreicht hat. Also das soll jetzt einfach nur noch mal dienen als eine Illustration dafür, dass Rousseau die Frage nach der Freiheit und der Verwirklichung von Freiheit in voller Potenz auf gesellschaftlicher Ebene und als gesellschaftliche Aufgabe formuliert. Auch Smith stellt sich die Frage, wie für das gesellschaftliche Individuum, das von den Schranken der Natur und der Vereinzelung gerade durch seinen Zusammenschluss in einem Gesellschaftskörper durch gesellschaftliche Kooperation geschaffenen neuen Möglichkeiten von Freiheit realisieren kann. Ich bin rausgeflogen. Dazu das andere Zitat, vielleicht kannst du das doch nochmal aufrufen, Lisa, falls du das jetzt gerade quasi runtergenommen hast. Das andere Zitat von Marx, das ich jetzt nutzen möchte, um... Okay, ich bin noch drin. Alright. Sorry. Dass wir uns dem Begriff des Wohlstandes überhaupt nähern. Und ich würde behaupten, dass Smith, im Grunde genommen vielleicht auch Rousseau und Marx tatsächlich den gleichen Begriff von Wohlstand haben und dass dem diese philosophischen Elemente, die ich gerade schon in Anrissen anhand Rousseau versucht habe zu erläutern, zugrunde liegt. Und deswegen nochmal, entschuldige die Länge des Zitates, ein etwas längeres Zitat von Marx aus den Grundrissen. So erscheint die alte Anschauung, wo der Mensch in welcher bornierten nationalen, religiösen, politischen Bestimmung auch immer als Zweck der Produktion erscheint, also die Produktion für den Menschen, sehr erhaben zu sein gegen die moderne Welt, wo die Produktion als Zweck des Menschen und der Reichtum als Zweck der Produktion erscheint. Also Mensch arbeitet für Reichtum, nicht umgekehrt. In Fakt aber, wenn die bornierte bürgerliche Form abgestreift wird, und das ist jetzt der entscheidende Teil, was ist der Reichtum anderes als die im universellen Austausch erzeugte Universalität der Bedürfnisse, Fähigkeiten, Genüsse, Produktivkräfte etc. der Individuen? Die volle Entwicklung der menschlichen Herrschaft über die Naturkräfte, der sogenannten Natur sowohl wie seiner eigenen Natur, das absolute Herausarbeiten seiner schöpferischen Anlagen ohne andere Voraussetzungen als die vorhergegangene historische Entwicklung, die dieser Totalität der Entwicklung, das heißt der Entwicklung aller menschlichen Kräfte als solcher, nicht gemessen an einem vorhergegebenen Maßstab zum Selbstzweck macht, wo er sich nicht reproduziert in einer Bestimmtheit, sondern seine Totalität produziert. Nicht irgendetwas Gewordenes zu bleiben sucht, sondern in der absoluten Bewegung des Werdens ist. Also ich denke, genau hier zeigt sich dieses rousseausche Element einer Philosophie der Freiheit, auch bei Marx, diese Entwicklung in Unbestimmtheit und dieses Potenzial von Freiheit. In der bürgerlichen Ökonomie nun, und das wird Marx uns dann später was sagen, oder der Produktionsepoche, der sie entspricht, erscheint diese völlige Herausarbeitung des menschlichen Innern als völlige Entleerung, diese universale Vergegenständlichung als totale Entfremdung und die Niederreißung aller bestimmten einseitigen Zwecke als Aufopferung des Selbstzwecks unter einen ganz äußeren Zweck. Daher erscheint die kindische Welt als das Höhere. Andererseits ist sie es in alledem, wo geschlossene Gestalt, Form und gegebene Begrenzung gesucht wird. Sie ist Befriedigung auf einem bornierten Standpunkt, während das Moderne unbefriedigt lässt oder, wo es in sich befriedigt erscheint, gemein ist. Also gerade diese Unbestimmtheit der Zukunft und diese konstante Transformierbarkeit, die dem Begriff der Perfektibilität zugrunde liegt, sehen wir auch hier eigentlich im Reichtumsbegriff. Reichtum hatte das zum Zweck, die völlige Entwicklung der menschlichen Bedürfnisse, Fähigkeiten, Genüsse, Produktivkräfte etc. Also was ist Reichtum? Genau das. Was Marx auch hier spannenderweise die absolute Bewegung des Werdens nennt, durch einen Prozess des universalen Austausches. Also was Marx hier Reichtum nennt, ne, ich denke, der erfindet das nicht oder denkt sich das einfach aus, ist, wie ich behaupten möchte, auch Smiths Definition von Reichtum. Wie gesagt, welche selbst eigentlich eine Explikation von der russischen Kategorie der Perfektibilität ist. Und das ist das Anliegen des Wohlstandes der Nation. Die Verwirklichung der vollen Kapazitäten und Bedürfnisse, die damit einhergehende Transformation der menschlichen Natur selbst und all das durch keinen zuvor festgelegten Maßstab begrenzt, lediglich bedingt durch die vorhergehende Geschichte. Die Frage, die wir also mit Smith und Marx fixieren, ist, wie die Entwicklung des Reichtums in dieser Definition am besten gewährleistet werden kann. Und da werden wir dann, denke ich, einen Unterschied markieren können im Verlauf dieses Vortrages. Also in der Debatte, was Reichtum ist, bezieht Smith im Grunde genommen Position gegen zwei ökonomische Schulen und deren Bestimmung des Reichtums. Das sind dann vor allen Dingen die Physiokraten. Die Physiokraten, welche sagen, Reichtum ist bestimmt durch Land, Bevölkerung, natürliche Ressourcen und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite die Merkantilisten, die zwar die Produktion und den Handel als Grundlage für Reichtum anerkennen, aber quasi als Verfechter des Prinzips buy cheap and sell dear, also Wege zu finden, möglichst günstig zu kaufen und möglichst teuer zu verkaufen, um den Profit zu maximieren. Darin machen sie nicht den Schritt der Schlüsselanerkennung des Wertes von Arbeit, der für Smith so wesentlich und zentral ist. Ja, also man kann sagen, bei ihnen steht das merkantile Interesse, sprich Handelsprivilegien und künstliche und politische Eingriffe in das Wirtschaftsgeschehen zum eigenen Interesse einer Nation oder eines wirtschaftlichen Akteurs im Vordergrund. Solche künstlichen Manipulationen der Mechanismen eines freien Marktes, so glaubt Smith, sind am Ende aber nicht die beste Möglichkeit, das merkantile Interesse selbst zu befriedigen. So denkt er, dass eine Steigerung des allgemeinen Wohlstands insgesamt zu größerem Wohlstand auch der Kapitalbesitzer und Mütterländer von Kolonien etc. pp. Führen würde, dem Wohlstand der Nationen als Ganzes beitragen würde. Ich denke übrigens, das ist zu verteidigen. Auch mehr noch würde ich behaupten, dass Marx diese Position nicht wirklich kritisiert, sondern eher historisch kritisiert. Also, dass diese Position selbst falsch wird, was im 18. Jahrhundert vielleicht noch eine korrekte Formulierung gewesen ist oder der Aufgabe der Freiheit oder der Förderung des Reichtums, wird dann im Verlauf der industriellen Revolution inadäquat. Und dazu, wie gesagt, wird Marx gleich was sagen. Also für Smith, wenn ein Markt möglichst frei ist von staatlichen Eingriffen, Kartellen, Monopolbildung, Handelsprivilegien, dann würde das zur Steigerung der Lebensbedingungen der armen Bevölkerung ebenso führen wie zu großem Reichtum seitens des Handels und des produktiven Kapitals. Deswegen eben auch Wohlstand der Nation, damit meint er die ganze Nation und alle Nationen. Also freie Konkurrenz würde Lohndumping verhindern und so weiter und so fort. Das könnte man dann eventuell in der Diskussion nochmal aufgreifen. Also Smith kritisiert zum Beispiel Handelsbeziehungen von Großbritannien zu seiner Kolonie Nordamerika, welches quasi Nordamerika untersagt, mit anderen Ländern Handel zu treiben, was dann Nordamerika in die Situation bringt, quasi, dass ihm nichts anderes übrig bleibt, als den Handel mit Großbritannien und von ihm vorgegebenen Preisen zu führen, was ebenfalls zu geringeren Löhnen führt, so wie es für Großbritannien dann selbst enorme Transportkosten verursachte, alle Güter erstmal über London geschifft werden müssen zum Weiterverkauf. Und das ist ein künstlicher Eingriff, der dazu führt, dass der Wert auch von Waren quasi ausgehebelt wird, beziehungsweise man unter Wert verkaufen muss, in diesem Fall Nordamerika. Und das sind alles Dinge, die Smith glaubt, auch für diejenigen, die dieses merkantile Interesse verfolgen, am Ende des Tages kontraproduktiv sind. Was ich in dem Zusammenhang auch erwähnen möchte, und das ist auch wichtig für Marx, ist, dass für Smith es hier nicht um Mitgefühl geht, sondern buchstäblich um Eigeninteresse als Austauschbeziehung. Das steht also im Vordergrund. Und also Kooperation, gesellschaftliche Kooperation bei Smith bedeutet Arbeitsteilung. Indem Individuen ihr Privatinteresse auf dem Markt verfolgen, das ist, was ich eben schon bei Rousseau angerissen habe, entsteht etwas über die Interessen dieser Individuen hinausgehendes, ein gesellschaftliches Verhältnis selbst, das dann, wie im Zitat von Rousseau, vorhin angenommen, zum Vorteil aller Individuen und des Kollektivs selbst wird. Bei Smith heißt das unsichtbare Hand, die hinter dem Rücken der Privatinteressen ein allgemeines verwirklicht. Kant nennt das ungesellige Geselligkeit. Rousseau spricht über den allgemeinen Willen als mehr als die Summe seiner Teile und fremde Kräfte, die dabei in Bewegung gesetzt werden, etc. Also Kooperation ist bei diesen bürgerlichen Denkern verstanden als eine Beziehung von Menschen, die sich nie persönlich treffen, und darin liegt auch das Aufsprengen persönlicher Abhängigkeitsverhältnisse. Das ist das emanzipative Moment im Grunde genommen. Wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe, ohne die Menschen kennen zu müssen und irgendwie in deren Gunst stehen zu müssen, weil es direkte persönliche Abhängigkeitsverhältnisse gibt. Also für diese Leute geht es mehr um eine Interaktion auf einer abstrakt sozial allgemeinen Ebene durch Handel und Gewerbe, die sich mit dem Ausbreiten des Tauschverhältnisses und der fortschreitenden Arbeitsteilung etabliert. Es handelt sich also um eine ganz andere Form der Kooperation und Zusammenarbeit als die bäuerlicher Subsistenzwirtschaft in dörflichen Zusammenschlüssen und Gemeinschaften, welche durch direkte Abhängigkeit und eine Art moralische Gewalt zur Zusammenarbeit verbunden sind. Also Smith spricht in dem Zusammenhang auch von der moralischen Kraft des Austausches. Ne? Also eine soziale Interdependenz, die sich über den ganzen Globus erstreckt und nichts mit Menschen zu tun hat, die sich mögen. Also wir verfolgen unsere Privatinteressen in einem rechtlichen Rahmenwerk eingehegt, bürgerliches Recht, und kooperieren, indem wir miteinander konkurrieren. Und Konkurrenz, das ist eine kantische Formulierung, soll in diesem rechtlichen Rahmenwerk zum produktiven Motor der Entwicklung der gesellschaftlichen und individuellen Fähigkeiten, Bedürfnisse etc. werden. Also Konkurrenz ist Kooperation für Smith, und mehr noch, ist sie in der Tat eine stärkere, unzuverlässigere Bindung als die der direkten zwischenmenschlichen Beziehungen wie in feudalen Gemeinwesen. Also Smith spricht berühmterweise immer vom Metzger, Brauer und Bäcker. Die müssen sich nicht mögen oder miteinander auskommen oder sich toll finden oder irgendwelche Werte teilen, nicht einmal das. Und das ist emanzipatorisch tatsächlich. Sie sind lediglich bei der Produktion von sozialem Wohlstand voneinander abhängig. Der Metzger braucht den Bäcker für sein Brot etc. Also es geht überhaupt nicht um persönliche Affinität. Das ist auch bei Marx nicht der Fall. Ist vielleicht interessant, das zu erwähnen vor dem Hintergrund irgendwie auf der Linken irgendwie weit verbreiteter Sentimente hin zurück zu Community, irgendwie Wirtschaft oder Ähnliches zurückzukehren, was ja für manche Leute erstrebenswert sein scheint. Also die ganze Frage, was Reichtum ist, ist dabei für Smith übrigens durch einen historischen Anlass geprägt. Ich mache das mal etwas kürzer. Es ist der Siebenjährige Krieg Mitte des 18. Jahrhunderts, im Grunde genommen Frankreich gegen England. Würde man jetzt diesen physiokratischen Wohlstandsbegriff nehmen, also mehr Ressourcen, mehr Land, mehr Bevölkerung, dann hätte Frankreich diesen Krieg gewinnen müssen. Tatsächlich gewinnt England, und Smith stellt sich die Frage, wie kann das sein? Und er stellt im Grunde genommen fest, dieser Sieg ist industriell oder besser gesagt die Produktivität der Arbeit möglich gewesen. Weil die Briten schlicht und ergreifend produktiver gearbeitet haben, haben sie mehr Ressourcen zur Verfügung gehabt als die Franzosen. Und das bedeutet für Smith, Großbritannien ist tatsächlich fortgeschrittener, bürgerlicher in dem Sinn, weniger feudal als Frankreich, gerade durch seine freieren bürgerlich-gesellschaftlichen Tauschbeziehungen. Auch wenn gleich Smith noch eine scharfe Kritik auch an Großbritannien formuliert, weil ihm das auch nicht reicht, wie das da läuft. Lange Rede, kurzer Sinn, auch hier sehen wir, Smith redet nicht darüber, was ist, sondern will im Grunde genommen einen Vorschlag machen, ein Programm vorschlagen, wie die Dinge sein sollten. Der ganze Wohlstand der Nation ist im Grunde genommen in der Hinsicht ein Appell. Also für Smith ist Reichtum also eine Funktion der sozialen Beziehungen oder gesellschaftlichen Verhältnisse, der Arbeit und der Arbeitsfreiheit. Ja, es geht ihm um den dynamischen Charakter einer Handelsgesellschaft durch Kooperation und Steigerung der Produktivität der Arbeit durch fortgeschrittene Arbeitsteilung. Und genau das ist der Wert von Arbeit. Gerade die Arbeit und ihre Produktivität bestimmen den Wohlstand einer Nation. Und die gesellschaftliche, rechtliche und institutionelle Anerkennung des Wertes von Arbeit oder Wert bemessen in Arbeit als Mittel zur Beförderung des Wohlstands ist das Kernanliegen für Smith. Und so setzt Smith sich im Grunde genommen dafür ein, dass die Kategorie des Wertes in Arbeit gegründet werden sollte. Dass es eben gerade Arbeit ist, die Wert schafft, und dass ihre Produktivität daher in bestmöglichem Umfang gesteigert werden sollte. So sollte es verstanden werden, so sollten wir die Dinge sehen. Nicht so ist es. Das ist das Programm, das er vorschlägt. Viel mehr als eine empirische Bestimmung des Wertes durch Arbeit oder irgendwie eine Theorie des Preises oder Ähnliches, in der Art und Weise, wie der teilweise heute gelesen wird. Also Arbeit als Wertmaßstab sollte der Maßstab und das Mittel für den Wohlstand in der Gesellschaft sein. Dazu wird Marx gleich auch nochmal was sagen. Genau, und also kein Programm, ist ein Programm, keine Beschreibung oder Analyse. Und in dem Sinne ist es ein moralisches Argument, könnte man sagen, weil es diese Komponente des Sollens hat. Und wie gesagt, nochmal, Smith stellt sich diese Frage, um das zu wiederholen, was könnte und was sollte sein, um das Potenzial der menschlichen Freiheit in höchstmöglichem Maße auszuschöpfen? Wie können wir diesen Begriff des Reichtums, also der vollen Entwicklung, der Bedürfnisse, Fähigkeiten etc. Am besten gewährleisten? Und Arbeit bzw. Wert bemessen in Arbeit ist genau das, was wir dafür nutzen können, ein Mittel zum Zweck für menschlichen Wohlstand, Freiheit und Potenzial. Arbeit als Wertmaßstab ist bei Smith nicht verstanden als etwas, dem wir irgendwie untergeordnet sind. In diesem Sinne ist es auch kein rein objektives Phänomen, wie viele Kritiker und Befürworter der Arbeitstheorie gleichermaßen annehmen. Ich denke, das ist falsch. Also warum wir uns dafür entscheiden sollten, unsere Gesellschaft so zu führen, wie er es für richtig hält, also Smith, ist die Frage, ne, der er nachgeht. Im Kapitalismus später dann, als eine Konsequenz der industriellen Revolution und mit dem Aufkommen der industriellen Produktionsweise, wird dieses Arbeit als Wert zu einer natürlichen, objektiven, ontologischen Kraft, die außerhalb unserer Kontrolle erscheint, aber auch eigentlich für Smith und für Marx in dem Sinne nicht ist. Ne? Also das ist ja der Grundgedanke des Warenfetischismus, es erscheint uns als ein unveränderbar gesellschaftliches Verhältnis, das ist es aber nicht. Mehr noch ist es von uns produziert. Ja? Und Smith hingegen, zurück im 18. Jahrhundert, meint, wir sollten Arbeit als Wertmaßstab bewusst als gesellschaftliches Prinzip zur Regulation der gesellschaftlichen Produktion übernehmen und nutzen, um die Ziele unserer Freiheit als Gesellschaft zu verfolgen. Das heißt, der ganze Charakter der Arbeitswerttheorie ist dahingehend sehr trügerisch, weil die Leute sie irgendwie für objektivistisch halten. Das ist aber weder bei Smith noch bei Marx wirklich der Fall, würde ich behaupten. Ja, weder Smith noch Marx haben irgendwie eine Ontologie des Menschen als arbeitendem Tier oder sowas in der Art. Auch für Smith als Rousseauianer, der dezidiert ist, ist die Natur des Menschen Freiheit nicht, dass wir an Arbeit als spezifischer Form gebunden sind und dass deshalb Arbeit unsere unveränderbare Natur ist. Smith meint also, um es nochmal klar zu sagen, wir sollten den gesellschaftlichen Wert der Arbeit postulieren und zum Prinzip der Produktion machen, um das Potenzial unserer Freiheit auszuschöpfen. Ja, und dann ist der Reichtum der Nation, nicht das Buch, sondern tatsächlich der Reichtum, nicht bemessen in Gold, Ressourcen, Bevölkerung und Land, sondern in Arbeit. Und das ist Smiths Argument, so sollen wir die Dinge betrachten und so sollen wir das auch gesellschaftlich und institutionell verankern und anerkennen. Ja? Arbeit, ein kollektives Phänomen der Produktion von Wohlstand. Mehr noch, die Gesellschaft selbst produziert und reproduziert sich durch Arbeit und nicht durch Land oder Klima oder sowas. Wenn England für Smith also irgendwie freier gewesen ist als Frankreich, dann vor allem hinsichtlich der politischen und rechtlichen Verfassungsformen und vor allen Dingen sozialökonomisch hinsichtlich der Bedingungen der Produktion, die auch schon vor den bürgerlichen Revolutionen als politischen Akten, ne, also 1776 oder 89, sich transformiert hatte. Und genau, deswegen spricht Smith auch ausgiebig über Löhne und Profite der Arbeitgeber. Und da möchte ich vorweg noch, das wird dann spannend sein, gleich für den Teil von Max, die Frage stellen, wieso glaubt Smith überhaupt, dass wenn die Produktivität der Arbeit steigt, dass der Wert von Arbeit auch steigt? Er geht davon aus, dass wenn die Teilung der Arbeit quasi sich vertieft, dass die Arbeit dadurch selbst erheblich produktiver wird. Ne? Also wir spezialisieren uns auf Tätigkeiten, konzentrieren uns auf diese, perfektionieren sie, müssen nicht ständig den Ort vielleicht noch wechseln für wechselnde Tätigkeiten, dabei Zeit verlieren und weiteres. Ne? Und dadurch wird die Arbeit produktiver. Und das ermöglicht mit der Verausgabung von demselben Quantum Arbeit ein größeres Produkt zu produzieren. Das wiederum resultiert darin, dass mit wachsendem Angebot dieses Produktes, ne, wir produzieren einfach mehr davon und schneller, das Produkt selbst günstiger wird. Und die Reproduktion von Arbeit, also der Arbeiter, der die zu seiner Reproduktion notwendigen Güter kostengünstiger erhalten kann, ist auch günstiger darin. Dann, meint Smith, steigt der Lebensstandard, auch der armen Bevölkerung, und es kommt mehr noch zu Bevölkerungswachstum. Man kann das übrigens an der Dynamik der Kosten von Subsistenzgütern im Gegensatz zum Geldpreis von Gütern auf so einen historischen Blick ganz gut nachvollziehen. Also je mehr ich produziere, mit derselben Menge Arbeit, desto günstiger das Produkt. Das ist dann ebenfalls bei gleichbleibendem Lohn, wichtig, mit derselben Menge Arbeit günstiger erwerben kann. Lebensstandard steigt, für Smith ist das beste Mittel, um übrigens die Steigerung von Lebensstandard zu ermessen, das Bevölkerungswachstum. Ne? Weil wenn das Geld da ist, die Kinder vernünftig zu ernähren etc. pp., dann wächst die Gesellschaft auch hinsichtlich der Population. Also Lebenshaltungskosten sinken allmählich, da die Arbeit produktiver wird. Wie gesagt, das kann man nicht irgendwie durch Marktschwankungen oder durch Angebot und Nachfrage nachverfolgen, also nicht auf merkantile Weise feststellen, wenn man so will, sondern nur ein weitergehender historischer Blick auf die Entwicklung des Wohlstands der Gesellschaft macht das eigentlich transparent. Ich denke, das beste Beispiel, um das auch nachzuvollziehen, dass es nicht komplett out of nowhere kommt, sondern auch irgendwie historische Gründe, das sind im Grunde genommen, wenn man sich die Entwicklung anguckt von Neuengland 1700 bis 1770, wo wir, glaube ich, ein auch danach nie wieder gesehenes Bevölkerungswachstum und gleichzeitig rapides Anwachsen von Wohlstand sehen können, dass sicherlich auch Smiths Theorie zugrunde liegt, diese tatsächliche historische Entwicklung. Also Smith macht Arbeitswerttheorie und nicht eine Theorie des Preises und wie dieser irgendwie zustande kommt. So unterscheidet er auch zwischen Markt und natürlichem Preis. Der natürliche Preis von Waren ist nach Smith ihre gesellschaftlichen Arbeitskosten, wobei der Marktpreis hingegen das nicht zwingend widerspiegeln muss. Also ne, Angebot und Nachfrage sollen eigentlich quasi immer dafür sorgen, so Smith, dass der Marktpreis hin zum natürlichen Preis oder zum Wert, in anderen Worten, tendiert. Aber der Preis ist nicht der direkte Ausdruck des Wertes. Also Preis nicht gleich Wert. Der Marktpreis wird in Geld ausgedrückt und unterliegt dabei etlichen Kontingenzen, ob Missernte, einbrechende Nachfrage und so weiter und so fort. Ich denke, das ist übrigens etwas, was dann in späterer Wirtschaftswissenschaft sehr hypostasiert wird, also dieser Angebot- und Nachfragemechanismus und oft auch in Bezug auf Smith, ich denke, dass das bei Smith eigentlich gar nicht so sehr der Fall ist. Und der natürliche Preis, und das ist wichtig, drückt sich vielmehr in den Lebenshaltungskosten der Arbeit aus und es geht in der Arbeitswerttheorie eben nicht um wirtschaftliche Kosten der Dinge in Bezug auf ihren tatsächlichen Preis. Ne? Also was Smithsche Arbeitswerttheorie wirklich greifen will, ist, wie die Produktivität der Arbeit entwickelt und gesteigert werden kann. Ja, und es ist nicht eine deskriptive Darstellung irgendwie einer Ökonomie des Preises. Das ist, glaube ich, wichtig festzuhalten. Das heißt, fortschreitende Arbeitsteilung ist das wichtigste Mittel, um die Produktivität der Arbeit zu steigern. Arbeitsteilung selbst ist der zunehmende Handelsumfang und die Unterteilung und Spezialisierung der gesellschaftlichen Arbeit, welche dann, wie gesagt, produktiver wird. Geld als Ausdruck davon, zunehmender Handel mit den Notwendigkeiten und Annehmlichkeiten des Lebens. Selbst Subsistenzgüter werden über Tausch erhalten und nicht mehr durch eigene Produktion, wie noch in bäuerlichen Communities, bis hin zur totalen Vermittlung selbst der essentiellsten Güter des alltäglichen Lebens durch das Tauschverhältnis. So, okay, das ist Zeit. Na, es geht noch. Okay. Genau, also ich hatte eingangs gesagt, Smith meint, der Wert von Waren bemessen in Arbeit oder die Arbeit als wertschöpfend müsse gesellschaftlich anerkannt werden. Was bedeutet das für die Gesellschaft, Wert anzuerkennen oder Wert als Arbeit anzuerkennen? Ich würde sagen, Smith pitcht dieses Argument vor allen Dingen auf der Ebene von Gesetz und Politik. Warum sage ich das? Ich will noch einmal zu betonen, dass es hier wirklich um diese Sollenskomponente geht. Also er sagt, es muss ein rechtlich, politisch und gesellschaftliches Rahmenwerk geschaffen werden, dass der Arbeit Rechte zusteht und sie von merkantilem Interesse befreit und damit der Entwicklung der Produktivität der Arbeit die besten Bedingungen zu geben. Hier können wir jetzt etliche Beispiele bringen, die er sehr ausgiebig diskutiert in dem ganzen Buch Wohlstand der Nation. Die ganzen Argumente gegen Protektionismus, gegen das Pachtsystem, Erbrecht, gegen Monopole, gegen Kartelle, gegen Handelsprivilegien, gegen Sklaverei, gegen Einmischung des Staates in wirtschaftliche Angelegenheiten und insgesamt auch sein Argument für das Recht der Arbeit, sich ebenfalls zu organisieren und den eigenen Wert einzufordern, wo vor allem die Organisation der Unternehmer selbst ja legitim ist. Dann sagt er, das muss der Arbeit auch ermöglicht werden. Also das ist spannend, denke ich. Ich werde gleich nochmal kurz darauf zurückkommen. Vor dem Hintergrund, was dann linke Forderungen sind und was Marx eigentlich dazu zu sagen hat. Das heißt, im Grunde genommen, für Smith, jegliche Handlung, die auch die Forderungen der Arbeitenden nach dem Wert ihrer Arbeit enthält, ne, die den Wert von Arbeit gesellschaftlich realisieren für Smith gleichzeitig ein größeres Gut in der Gesellschaft, sind in der Tat eine Forderung nicht nur des einzelnen Arbeitenden, sondern eine Forderung von und für die Gesellschaft als Ganzes, das über dieses private Interesse, zum Beispiel derer, die höhere Löhne fordern, hinausgeht und zur Entwicklung des allgemeinen Wohlstands der Nation beiträgt. So, Wie gesagt, Smith glaubt übrigens, ne, Produktivität der Arbeit steigert sich am besten oder kann am besten entwickelt werden, wenn die Löhne hoch und die Gewinne niedrig sind. Ja, auch da hat er im Grunde genommen wieder eine langfristige Sichtweise, in der unter solchen Umständen Eigentümer und Arbeitgeber gezwungen sind, höhere Löhne zu zahlen. Und dass dieser Wohlstand der Gesellschaft tatsächlich mehr entwickelt, als wenn Eigentümer in der Lage sind, einen schnellen Gewinn zu erzielen. Also ne, das ist ein Argument gegen das merkantile Interesse. Stellt sich das also so vor, dass Investitionen bei einer wachsenden Nationalökonomie nur getätigt werden können durch das Schaffen neuer Arbeitsplätze. Es ist auch wichtig, das festzuhalten. Das heißt also, wenn man so will, gibt es eine organische Bewegung des Kapitals, das in die Gesellschaft zurückfließt. Also unsere Arbeit stellt sich da als Kapital und es fließt zurück in die Gesellschaft organisch durch Löhne. Denn alle Investitionen, die sich vielleicht ansammelndes Kapital vornehmen kann, können vor der industriellen Revolution, so Smith, nur getätigt werden, indem das Geld, ne, also indem ich zum Beispiel neue Webstühle kaufe, damit Arbeitsplätze schaffe und so weiter und so fort. Also Investitionen laufen nicht quasi in konstantes Kapital, sprich Maschinen etc. pp., die dann menschliche Arbeitskraft ersetzen. Das kann Smith sich nicht wirklich vorstellen oder in der Masse erträumen, wie das dann in der industriellen Revolution stattfindet. Aber genau das ist dann, dazu auch gleich Max, das Stoppen des Rückflusses des Kapitals in die Gesellschaft durch höhere Löhne und neue Arbeitsplätze. Und das führt dann zur Akkumulation von Kapital, was im Grunde genommen das Problem ist, warum die Smithsche Vision als solche nicht mehr funktioniert. Aber ne, in seiner Zeit, argumentiert Smith, Recht und Politik sind hinter diesen Entwicklungen des Entstehens freier Austauschbeziehungen zurück. Also ne, Entwicklungen, die in der Zivilgesellschaft in der Art und Weise, wie wir kooperieren, tauschen, produzieren etc. pp., die dort stattgefunden haben, dahinter fällt quasi Recht und Politik zurück. Das heißt, wenn man so möchte, der rechtlich-politische Überbau ist hinter den Entwicklungen der zivilgesellschaftlichen Produktion am Hinterherhinken. Und die Aufgabe wäre, genau diese Entwicklungen auf der Ebene von Recht und Politik wiederzuspiegeln. Das ist ein Grundgedanke des klassischen Liberalismus. Für diejenigen, die eben dabei gewesen sind, Lisa hat vorhin mit Evan zusammen ein Teaching gehalten zur amerikanischen Revolution. Ich denke, dass das Verhältnis von klassischem Liberalismus und Marxismus im weitesten Sinne tatsächlich sehr unterschätzt wird und die Gemeinsamkeit des Projektes unter veränderten historischen Bedingungen kaum noch gekannt wird und wichtig wäre eigentlich nochmal zu bestätigen. Und wenn Smith jetzt hier von also dem Zurückhinken von Recht und Politik hinter der Gesellschaft spricht, dann hat er auch, wenn man so möchte, einen retrospektiven Blick der bürgerlichen Revolution, eine Art spätes Bewusstsein oder Bewusstwerden der bürgerlichen Revolution von sich selbst. Ne? Bei Hegel ist es dann die Eule der Minerva, die in der Dämmerung fliegt, also der Rückblick. Ne? Und Smith theoretisiert dieses Entstehen der modernen bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Institutionen. Und sagt dabei vor allen Dingen, dass der Staat sich nicht zum Hindernis dieser Entwicklung machen soll. Also ganz radikal, der Staat ist der Gesellschaft untergeordnet und nicht umgekehrt. Zumindest ist das Soll im bürgerlichen Denken, auch bei Smith, was dann später wichtig ist für Marx. Da würde ich einfach nur den Verweis machen auf den Vortrag, den wir am Mittwoch machen, zum Bonapartismus, wo es genau um dieses Verhältnis von Staat und Linke gehen soll. Also jetzt noch mal kurz ein paar abschließende Bemerkungen, bevor ich das Wort an Max weitergebe. Ich habe schon viel zu viel gesagt. Warum Smith überhaupt? Ja? Also warum rede ich hier über Smith, wenn wir zur Kritik der politischen Ökonomie was sagen wollen? Ich denke, dass es wichtig ist, darüber klar zu werden, welcher Beitrag von Smith eigentlich geleistet wird, auch vor dem Hintergrund dessen, was die Linke in den letzten 100 Jahren für eine Tendenz eingenommen hat. Zum einen 99% der Leute, die Marx kritisieren, kritisieren nicht Marx, sondern eigentlich Smith. Ob es um die Arbeitswerttheorie oder die Tendenz der freien Profitrate geht. Marx liefert eine Kritik der Kategorien der bürgerlichen politischen Ökonomie und nicht eine Affirmation derselben. Und dazu wird Max uns jetzt gleich was erzählen. Zum anderen sind die Forderungen, die Linke heute weitestgehend formuliert, fast vollständig in einem bloß Smithschen Framework auch zu formulieren. Ja? Also dafür brauchen wir Marx nicht, auch wenn er genau für solche Forderungen auf der kontemporären Linken missbraucht wird, um die zu begründen. Mit Sozialismus hat es für Marx und den Marxismus allerdings nicht wirklich viel zu tun. Also wenn der Horizont von, keine Ahnung, dieser neosozialdemokratischen Wende um Sanders und Corbyn, die DSA, Jacobin Magazine und Co., im Grunde genommen Wohlfahrtsstaatpolitik ist, so Keynesian Fordism, New Deal Nostalgie, redistributive Politik, Umverteilung und Medicare for All und man das als Sozialismus verkauft, dafür brauchen wir Marx schlicht und ergreifend nicht, um diese Punkte zu rechtfertigen. Selbstgerechte Verteilung, ne? Also dass es eine ungerechte Verteilung gibt, ist nicht ganz wunderbar an dieser Standardrhetorik von die 1% versus die 99% ablesen lässt, ist eine Forderung, die man mit Smith stellen kann. Smith selbst sagt, aus der Art und Weise, wie wir produzieren und wie sich die Arbeitskosten eines Gutes zusammensetzen, resultiert auch, ne, bei der Tendenz zum natürlichen Preis hin, resultiert auch die Art und Weise, wie das gesellschaftliche Gesamtprodukt verteilt wird. Das heißt, wenn es ungerechte Verteilung gibt, dann kann man das mit Smith durchaus auch kritisieren. Jetzt ist die Frage dann wirklich, was ist der Beitrag, den Marx da eigentlich liefert? Ne, auch die Organisation der Arbeiterklasse kann man mit Smith formulieren. Die Forderung nach Äquivalententausch ebenso und so weiter und so fort. Deswegen, bevor Marx loslegt, wollte ich hier noch mal ein paar Worte quasi zur Kritik der politischen Ökonomie sagen. Ne, Marx macht das, warum macht er das überhaupt? Der macht das aus tatsächlich konkret politischem Interesse, weil die Arbeiterklasse und sozialistische Theorie in den Kategorien der bürgerlichen Ökonomie, vor allen Dingen Smith und Ricardo, festhängt, feststeckt und unkritisch mit ihnen operiert. Ne, also die Leute, die er vor Augen hat, sind dann Lassalle, Proudhon, also Anarchismus, Staatssozialismus und also die gesamte sozialistische Intelligenz, die, ne, zum Beispiel sagt, es geht um Ausbeutung, weil die Leute nicht den kompletten Teil dessen, was sie gearbeitet haben, bezahlt bekommen, sondern nur einen Teil dessen. Und die Forderung nach dem Wert der Arbeitskraft, wie gesagt, ist vollkommen inhärent zu den Kategorien der bürgerlich-politischen Ökonomie. Das ist im Grunde genommen schon Smiths Forderung, wie ich versucht habe zu zeigen. Und Marx will zeigen, warum das nicht mehr reicht. So, was, wie diese Kategorien selbst widersprüchlich geworden sind, etc. pp. Und damit würde ich das Wort jetzt mal an Max quasi weitergeben. Ja, danke, Henry. Okay, der erste Teil von dem, was ich jetzt sagen werde, ist auch immer noch komplett in line mit Smith. Das heißt, ich werde so ein paar Sachen sagen zum Wert, die Marx also am Anfang des Kapitals bespricht, wo er letztlich eigentlich nur expliziert, was Smith im Wohlstand der Nation macht. In dem Zitat, was Henry vorgelesen hat von Marx, haben wir gesehen, dass Reichtum für Marx dasselbe heißt wie für Smith, nämlich die Entwicklung des Menschen in Freiheit. Da, wo er einsetzt gegen Smith, ist, dass dieses Verhältnis von Reichtum zur Anwendung menschlicher Arbeit problematisch geworden ist. Und zwar Smith, wie wir jetzt gerade gehört haben, denkt den materiellen Reichtum der Gesellschaft in Line mit der Entfaltung der Tauschförmigkeit von Arbeitskraft. Und Marx, wie Henry jetzt auch schon angerissen hat, lehnt diese Auffassung nicht einseitig ab, also sagt nicht, dass das einfach Quatsch ist, sondern verweist auf deren Zeitkern und sagt eben, okay, Smith ist ein Theoretiker der Kooperation, der Manufaktur, aber mit der Entwicklung der großen Maschinerie während der Industrialisierung gerät die Vermittlung der Gesellschaft über den Tausch menschlich hergestellter Arbeitsprodukte in den Widerspruch mit der Potenz der Maschine, menschliche Arbeit zunehmend überflüssig zu machen. Und warum das so ist und wie das dazu kommt, das werde ich jetzt versuchen zu erklären. Marx setzt, wie gesagt, im ersten Band des Kapitals mit der Erscheinungsform der Ware ein. Und er sagt, die Ware als spezifisch kapitalistische Form tritt, je nachdem, wie man sie anschaut, in zwei Erscheinungsformen auf. Und dabei ist sie die Einheit dieser beiden Momente. Als Ding mit verschiedenen materiellen oder immateriellen, jedenfalls aber sinnlich fassbaren Eigenschaften, die zur Bedürfnisbefriedigung der Menschen nützlich sind, ist der Warenkörper gebrauchswert. Er kann dabei entweder mittelbar, nämlich als Mittel zur Produktion von anderen Gebrauchswerten, oder unmittelbar, also direkt als Konsumptionsmittel, für die Bedürfnisbefriedigung von Nutzen sein. Und Tauschwert, und das ist auch das, was Misch schon sagt, ist die andere Form, in der uns die Ware gegenübertritt. Die Waren werden also miteinander ausgetauscht, allerdings nie willkürlich, sondern gemäß dem Tauschgesetz in bestimmten Proportionen. Und zwar so, dass eben beide Seiten des Tausches äquivalent sind. Und um aber äquivalent tauschbar zu sein, müssen zwei Waren, Also bei Marx sind es zum Beispiel Weizen und Eisen, ausdrückbar sein in einem Dritten, das weder Weizen noch Eisen ist, sondern also noch irgendwas anderes Konkretes, weil sonst wären sie ja nicht miteinander austauschbar, sondern einfach zwei verschiedene Sachen. Und dieses Dritte, sagt Marx, kann keine, Zitat, geometrische, physikalische, chemische oder sonstige natürliche Eigenschaft der Waren sein, Zitat Ende. Es muss als Abstraktion von beiden Gebrauchswerten, also qualitätslos sein. Wenn man nun aber alles beiseite lässt, was den Waren als Gebrauchswert zukommt, das heißt, was zum Beispiel Weizen als Weizen und Eisen als Eisen ausmacht, also keine Ahnung, Weizen hat bestimmte Eigenschaften, Eisen ist hart und man kann es schmelzen und so weiter. Wenn man also von all ihren sinnlichen Beschaffenheiten, wie Marx es nennt, abstrahiert, um die Äquivalenz setzen zu können, bleibt nur übrig, dass beides Arbeitsprodukte sind. Notwendigerweise verschwinden aber im Abstraktionsprozess, der also notwendig ist für den Tausch, Zitat, auch die verschiedenen konkreten Formen dieser Arbeiten, also zum Beispiel Weizenanbau oder Eisenfaltung, als die sind sie auch nicht austauschbar, weil sie da auch was Unterschiedliches sind. Sie unterscheiden sich nicht länger, sondern sind allzusamen reduziert auf gleiche menschliche Arbeit, abstrakte menschliche Arbeit, Zitat Ende. Alle Waren sind auf dieser Ebene also gleich, jede eine, wieder Zitat, bloße Galerte unterschiedloser menschlicher Arbeit. Die Waren verwandeln sich, wenn man sie also als reinen Wert betrachtet, zu Kristallen, wie Marx das nennt, Kristallen der abstrakten, das heißt allgemein menschlichen Arbeit, dieser ihnen gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Substanz. Das heißt, Marx macht klar, okay, wir haben den Gebrauchswert, das ist irgendwie ein physikalische oder irgendwie sinnlich fassbare das Ding ist, und dann haben wir diese gesellschaftliche Substanz, und das ist die Art, wie die Sachen ausgetauscht werden. Die Größe der abstrakten Arbeit wiederum ist nur messbar, Zitat, an ihrer Zeitdauer, und die Arbeitszeit besitzt wieder ihren Maßstab an bestimmten Zeitteilen wie Stunde, Tag und so weiter. Jedoch sind die Sachen nicht austauschbar über die Zeit, die jetzt tatsächlich bei der konkreten Herstellung des Gebrauchswerts aufgewandt wurde. Also zum Beispiel, die einzelne Tasse ist nicht weniger wert, weil der Arbeiter in der Tassenfabrik schnell arbeitet und deswegen also weniger Zeit braucht. Und sie wird nicht mehr wert, wenn er einfach längere Zeit braucht, weil er, keine Ahnung, ungeschickt ist oder was auch immer. Die Arbeit, die sich überhaupt als Wert in den Waren kristallisiert, ist, Zitat, gleiche menschliche Arbeit, Verausgabung derselben menschlichen Arbeitskraft. Jede dieser individuellen Arbeitskräfte ist dieselbe menschliche Arbeitskraft wie die andere, soweit sie den Charakter einer gesellschaftlichen Durchschnittsarbeitskraft besitzt und als solche gesellschaftliche Durchschnittsarbeitskraft wirkt, also in der Produktion einer Ware auch nur, und das ist wichtig, auch nur die im Durchschnitt notwendige oder gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit braucht. Gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit ist Arbeitszeit erheischt um irgendeinen Gebrauchswert mit den vorhandenen gesellschaftlich normalen Produktionsbedingungen und dem gesellschaftlichen Durchschnittsgrad von Geschick und Intensität der Arbeit herzustellen. Zitat Ende. Das heißt, in der hergestellten Tasse vergegenständigt sich also nicht die konkrete Zeit, die eine konkrete Arbeiterin wirklich benötigt, um sie herzustellen, sondern etwas allgemein Gesellschaftliches und deswegen gesellschaftliche Substanz, nämlich die Arbeitszeit, die momentan durchschnittlich gesellschaftlich notwendig ist, um eine Tasse herzustellen. Und nur diese Arbeitszeit geht in den Wert der Tasse ein. Wichtig für den entwickelten Kapitalismus ist, dass die Arbeitskraft selbst zur Ware wird. Und Marx macht es auf im Kapital ganz hinten, wo er von der sogenannten ursprünglichen Akkumulation redet. Das heißt also, es entsteht eine Arbeiterklasse, die enteignet wird an ihren Produktionsmitteln. Also die Handwerker werden enteignet, die Bauern werden in die Städte getrieben. Und da sie nichts anderes haben als ihre Arbeitskraft, die sie verkaufen können, sind sie gezwungen, die an die Kapitalistenklasse zu verkaufen. Okay. Der Wert der wahren Arbeitskraft bestimmt sich aber, wie der aller anderen Waren, nach der Menge an gesellschaftlich durchschnittlicher Arbeitszeit, die zu ihrer Produktion notwendig ist. Das heißt, für Marx ist Arbeitskraft genauso eine Ware wie die Tasse, wird genauso gesellschaftlich produziert. Der Unterschied ist allerdings, dass Arbeitskraft zu reproduzieren heißt wesentlich, sie zu reproduzieren. Und das heißt, den Träger, den oder die Arbeiterin am gesellschaftlichen Leben zu erhalten, also fähig zu halten, die Arbeitskraft am nächsten Tag wieder zu verkaufen. Und dafür ist nach Marx ein Umfang von Waren notwendig, der abhängig ist von den durchschnittlichen Bedürfnissen in der Gesellschaft. Die sind nach Marx, wie er es nennt, kulturell und moralisch bedingt. Das heißt, also gesellschaftlich historisch bestimmt und nehmen ab, also die Waren, die zur Reproduktion der Arbeitskraft benötigt sind. Heute sind es natürlich irgendwie sehr viel mehr als noch bei Marx. Waren wie zum Beispiel Waschmittel, Smartphone, Laptop, aber auch Essen, Kleidung und so weiter sind notwendig, um den Arbeiter im gesellschaftlichen Leben zu erhalten. Und all diese Warenwerte gehen zu kleinen Anteilen in die Reproduktionskosten ein, die notwendig sind, die Arbeitskraft jeden Tag aufs Neue zu reproduzieren. Okay, also hier gibt es schon ein paar Unterschiede zu Smith, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen werde, aber das ist im Großen und Ganzen sehr, sehr in Line mit dem, was Smith sagt. Smith redet auch vom Kapital als was anderem als Arbeit und Boden. Für Marx ist es wichtig, dass das Kapital nicht vorrangig irgendeine dingliche Eigenschaft hat. Also natürlich ist es entweder Geld oder Warenwerte und so weiter. Wie er sagt, aber dass wir Kapital betrachten müssen, ist als Prozessgröße. Und zwar konkret versteht er unter Kapital sich selbst verwertenden Wert. Und was das bedeutet, ist Wert, der irgendwie investiert wird, um mehr Wert aus sich selbst herauszuschlagen. Genau. Das Problem, das sich dann stellt, wenn man das jetzt so logisch durchgeht, ist, dass wenn in einer warenförmigen Gesellschaft alle Sachen äquivalent getauscht werden sollen, wie soll dann durch den Erwerb einer Ware und ihren Wiederverkauf Mehrwert in das Kapital zurückfließen? Also man kann jetzt nicht eine Ware irgendwie kaufen und dann die verkaufen und daraus mehr Kapital schlagen, weil das würde gegen das Äquivalenzprinzip verstoßen. Marx sagt, natürlich ist das nur möglich durch die Anwendung von Arbeitskraft. Und in dem Sinne, dass Kapital Arbeitskraft anwendet, ist Kapital für Marx Arbeit bzw. Arbeitskraft in der Anwendung durch das Kapital ist selbst auch Kapital, nämlich Variables im Unterschied zu eben Produktionsmitteln und so weiter. Also das heißt konkret zum Beispiel, eine Arbeiterin bekommt zur Reproduktion ihre Arbeitskraft als Lohn. Und das ist jetzt sehr runtergebrochen, aber ich glaube, das Beispiel erhält es vielleicht ein bisschen. Bekommt zur Reproduktion ihre Arbeitskraft 80 Euro pro Arbeitstag, arbeitet 8 Stunden, schafft in jeder Stunde einen Wert von 20 Euro in bearbeiteten Produkten, die der Unternehmer verkaufen kann. Das heißt, in 4 Stunden hat sie schon den Gegenwert ihrer Arbeitskraft erwirtschaftet, die ihr das Kapital bezahlt hat. Und das nennt Marx die notwendige Arbeitszeit. In den anderen 4 Stunden schafft sie Mehrwert für das Kapital. Also Waren, die sich das Kapital aneignen kann, die wieder in es zurückfließen, das nennt Marx die Mehrarbeitszeit. So, das Kapital hat bei diesem ganzen Prozess der Anwendung von Arbeitskraft das Interesse, möglichst viel Wert aus dem einzelnen Arbeitstag herauszuschlagen. Wir werden auch gleich sehen, wieso das notwendig wird. Oder dass es notwendig wird und wieso es notwendig wird. Und dazu hat das Kapital 3 Möglichkeiten. Es kann erstens gibt es die absolute Mehrwertsteigerung, das heißt einfach die Verlängerung der Arbeitszeit. Wenn jetzt die Arbeiterin in der Tassenfabrik nach 4 Stunden den Wert ihrer Arbeitskraft realisiert hat, könnte man sie 10 oder 12 oder 16 Stunden arbeiten lassen und viel Mehrwert aus einem Tag herausschlagen bei gleichbleibender notwendiger Arbeitszeit. Das heißt, die Mehrarbeitszeit würde sich einfach verlängern. Die zweite Möglichkeit ist die Intensivierung der Arbeit. Also wenn normalerweise 20 Euro Produkt in einer Stunde geschafft werden, könnte die Arbeiterin oder der Arbeiter das Doppelte schaffen, wenn er sich doppelt so hart anstrengt, doppelt so hart arbeitet. Das heißt, die notwendige Arbeitszeit wäre schon dann in 2 Stunden realisiert. Mehr Arbeitszeit und Mehrwert steigen. In dem Beispiel jetzt statt 80 Euro, 240 Euro in 8 Stunden. Und das stellt Marx auch dar, dass das probiert wurde, also vor allen Dingen die absolute Mehrwertsteigerung, dass eben zu seiner Zeit beziehungsweise kurz zuvor die Menschen tatsächlich 16 Stunden oder sogar länger gearbeitet haben. Das Problem bei diesen beiden Möglichkeiten ist A, die physische Grenze, also das heißt, Menschen sind einfach irgendwann erschöpft und sterben, wenn sie so lange, so intensiv arbeiten müssen. Was das bedeutet, wäre, dass das Angebot an Arbeitskraft zurückgeht in einer bestimmten Region, weil die Leute einfach verrecken. Das Kapital also mehr bezahlen muss, als die Arbeitskraft wert ist, weil es weniger Angebot gibt. Die Profite gehen zurück. Und die zweite Art, wie diese beiden Mehrwertsteigerungen an die Grenze kommen, und das stellt Marx auch da, ist durch die gesellschaftliche Erkämpfung des Normalarbeitstags. Also das heißt, die Arbeiterklasse gewinnt Organisationskraft in der Arbeiterbewegung und streitet eben bestimmte Forderungen nach einem Normalarbeitstag damals 10 Stunden durch. Die dritte Möglichkeit, und da wird es also interessant, wäre die Rationalisierung und Mechanisierung der Produktion. Und das heißt also, durch den Einsatz von Maschinen und durch die Veränderung der Produktions- und Arbeitsabläufe durch das Kapital wird der menschlichen Arbeitskraft Potenzen hinzugefügt, die sie für sich nicht hat. Wenn also zum Beispiel ein Kapital es fertigbringt, durch effizientere Produktion doppelt so schnell produzieren zu lassen, also zum Beispiel der Besitzer einer Tassenfabrik, um beim Beispiel zu bleiben, durch eine doppelt so leistungsfähige Maschine eine Tasse doppelt so schnell herstellen kann, so kann er zwar doppelt so viele Tassen in einer Stunde produzieren lassen, gleichzeitig ist die einzelne Tasse aber immer noch genauso viel wert, wie eben durchschnittlich gesellschaftlich notwendig ist, um eine Tasse herzustellen. Das heißt zweierlei. Einerseits kann die Periode nach der Einführung dieser neuen Maschine, wenn der Kapitalist das als allererstes einführt, für ihn oder sie eine Periode astronomischer Gewinne werden, da er seine Tassen etwas günstiger auf den Markt bringen und trotzdem noch sehr viel mehr Profit machen kann. Denn wenn er vor Einführung der neuen Maschine seine Tassen für etwa 5 Euro auf den Markt bringt, so kann er jetzt zwar doppelt so viele Tassen in derselben Zeit produzieren, jedoch sieht man das der einzelnen Tassen natürlich nicht an. Er kann sie also teurer als ihr eigentlicher Wert und gleichzeitig günstiger als vor der Einführung der Maschine verkaufen. Also das heißt, er könnte sie zum Beispiel für 3 Euro auf den Markt bringen und sich die Differenz zwischen Wert, also die Hälfte des ursprünglichen Werts, 2,5 Euro, das, was er tatsächlich, wie schnell er tatsächlich produzieren lassen kann, und dem Verkaufswert als Gewinn einstreichen. Andererseits bringt der Einsatz dieser neuen Maschine in der einen Tassenfabrik die Gewinne aller anderen Kapitale in demselben Sektor in Gefahr. Denn da sie noch zu den gewohnten Preisen verkaufen müssen, um ihr Unternehmen profitabel zu halten, verlieren sie Abnehmer, also sie müssen immer noch für 5 Euro verkaufen, verlieren sie Abnehmer im Vergleich mit den Kapitalen, die die neue Maschine bereits eingeführt haben und günstiger verkaufen können. In der Konsequenz sind sie also gezwungen, die neue Maschine entweder auch bei sich einzuführen oder auf längere Sicht unterzugehen. Und deshalb ist das Kapital notwendigerweise gezwungen, mehr Arbeit aus dem einzelnen Arbeitstag herauszubringen, um genug Kapital zu haben, um es wieder in Maschinen zu investieren, um also konkurrenzfähig zu bleiben. Und deshalb ist die einfache Reproduktion, das heißt, einfach das Kapital aus der Fabrik abschöpfen und nicht reinvestieren, bei der Gewinn also nur in den, wie Marx es nennt, Konsumptionsformen des Kapitalisten fließt, ab einem gewissen Niveau der allgemeinen Produktion nicht mehr möglich. Reinvestieren Sie den Gewinn nicht in größere Industrie, sondern verprassen ihn, sind die Unternehmer bald nicht mehr wettbewerbsfähig und ihr Kapital braucht sich auf. Und damit hat der Kapitalismus eine immanente Tendenz zur Monopolbildung. Es setzt sich die neue, effizientere Maschine oder Produktionsweise also eine gewisse Zeit nach ihrer ersten Einführung dadurch allgemein durch. Das heißt, alle müssen jetzt auf dem Level produzieren, um nicht unterzugehen. Wie wir uns erinnern, ist aber der Wert der Ware ja gleich dem Quantum der abstrakten allgemeinen Arbeitszeit. die gesellschaftlich durchschnittlich notwendig ist, um diese Ware zu produzieren. Was das bedeutet, ist auch, dass wenn sich eine neue, effizientere Produktionsweise durchsetzt, die gesellschaftlich durchschnittliche Zeit, die benötigt wird, um diese Ware zu produzieren, fällt. Marx adressiert dieses Verhältnis zwischen fortschrittlicher und zuvor gewohnter Arbeitsweise in dem bekannten Beispiel der Einführung des Dampfwebstuhls, wo er sagt, Zitat, nach der Einführung des Dampfwebstuhls in England zum Beispiel genügte vielleicht halb so viel Arbeit als vorher, um ein gegebenes Quantum Garn in Gewebe zu verwandeln. Der englische Handweber brauchte zu dieser Verwandlung in der Tat nach wie vor dieselbe Arbeitszeit, aber das Produkt seiner individuellen Arbeitsstunde stellte jetzt nur noch eine halbe gesellschaftliche Arbeitsstunde dar und fiel daher auf die Hälfte seines früheren Werts. Zitat Ende. Gleichzeitig führt die Produktivkraftsteigerung, wie erwähnt, zum Fall der Warenwerte. Also gleichzeitig im Sinne von gleichzeitig zur tatsächlichen astronomischen Gewinnspanne, die das einzelne Kapital durch die Einführung der neuen Maschine erzielen kann. Dadurch, dass alle Kapitale in allen Sektoren darauf angewiesen sind, effizienter und damit günstiger als ihre Konkurrenz zu produzieren, werden auch jene Waren günstiger, die der Arbeiter braucht, um seine Arbeitskraft wiederherzustellen, entweder durch den direkten Einsatz von effizienteren Produktionsweisen in den jeweiligen Lebensmittelsektoren oder indirekt in den Sektoren der Maschinenproduktion oder der Rohstoffförderung, wodurch die Produktionskosten auch in den Lebensmittelindustrien abnehmen und so die Waren wiederum günstiger werden. Und was das heißt, ist, dass für das Kapital der Ankauf der Ware Arbeitskraft günstiger wird, zumindest tendenziell dadurch, dass die Waren, die zur Reproduktion notwendig sind, sich vergünstigen. Durch die Einführung von Maschinen wird allerdings gleichzeitig menschliche Arbeit überflüssig gemacht. Die Maschinen werden immer weniger auf den Menschen angewiesen, eine Entwicklung hin zu automatischer Produktion, die schon Marx beobachtet. Marx beschreibt diese Tendenz mit der größten Klarheit in den Grundrissen zur Kritik der politischen Ökonomie. Hier weist er darauf hin, dass alle Arbeitsmittel sich im entwickelten Industriekapitalismus, dass das Arbeitsmittel sich im entwickelten Industriekapitalismus entscheidend wandelt. Schon in den vorherigen Stadien der Entwicklung des Kapitalismus durchläuft es verschiedene Metamorphosen, doch deren Abschluss findet sie erst in der Industrialisierung. Die entwickelste Form des Arbeitsmittels ist die Maschine oder, Zitat Marx, oder vielmehr ein automatisches System der Maschinerie, in Bewegung gesetzt durch einen Automaten, bewegende Kraft, die sich selbst bewegt. Dieser Automat, bestehend aus zahlreichen mechanischen und intellektuellen Organen, sodass die Arbeiter selbst nur als bewusste Glieder desselben bestimmt sind. Zitat Ende. Und das heißt, das, was er im Fortlauf dieses Gedankens entwickelt, ist, dass er sagt, auf dieser Spitze industrieller Entwicklung, das heißt also mit dem Einsatz von Maschinen, die den Menschen eigentlich nicht mehr bedürfen, schlägt also die Beziehung von Arbeiter und Arbeitsmittel um. Es ist nun nicht mehr so, dass der Arbeiter das Arbeitsmittel anwendet, um auf die Welt einzuwirken, sondern im Gegenteil wird er von der Maschine angewandt. Denn die Tätigkeit des Arbeiters ist nicht mehr direkt mit dem Arbeitsobjekt vermittelt, auf das er einwirken will, sondern, Zitat, diese Tätigkeit ist vielmehr so gesetzt, dass sie nur noch die Arbeit der Maschine, ihre Aktion auf das Rohmaterial vermittelt, überwacht und sie vor Störungen bewahrt. Nicht wie beim Instrument, das der Arbeiter als Organ mit seinem eigenen Geschick und Tätigkeit beseelt und dessen Handhabung daher von seiner Virtuosität abhängt, sondern die Maschine, die für den Arbeiter Geschick und Kraft besitzt, ist selbst der Virtuose. Zitat Ende. Der Arbeiter selbst wird damit also wesentlich überflüssig, denn seine Arbeit in der Fabrik ist nicht mehr wirklich zwingend notwendig. Sie könnte jederzeit ersetzt werden durch ein noch effektiver ineinandergreifendes automatisches System und wird dies häufig nur so lange nicht, bis sich die Arbeitskraft auf dem Markt verteuert und es sich für das Kapital lohnt, Arbeiter durch Investitionen in Maschinen zu ersetzen. Und das heißt, diese Überflüssigmachung des Arbeiters ist also verschränkt mit dem Prozess von relativer Mehrwertsteigerung, also durch die Anwendung von Maschine, durch das Kapital, durch die Anwendung einer immer besseren, effektiveren Maschinen zur Verringerung des Anteils der notwendigen Arbeitszeit nimmt auch insgesamt gesellschaftlich der Anteil der Maschinenarbeit im Verhältnis zur menschlichen Arbeit zu. Und damit gleichzeitig das in der Maschine materialisierte technische Wissen. Dieses Wissen in den Naturwissenschaften, der Arbeitssoziologie, Psychologie und so weiter, das jeweils hilft, den Arbeitsprozess zu mechanisieren und zu rationalisieren, wird laut Marx zum ungeheuer viel wichtigeren Faktor in der Warenherstellung als die konkreten Fähigkeiten des einzelnen Arbeiters. Zitat: Seinem einzelnen unbedeutenden Tun gegenüber erscheint das Maschinensystem als gewaltiger Organismus, das heißt als das wirklich lebendig Produzierende. Und das heißt, weil Henry kategoriale Kritik angeschnitten hat, ich will das nicht ausführen, aber Marx nimmt die Kategorien von Smith auf, das heißt Kapital und Gebrauchswert und Tauschwert, und zeigt, wie sie in den Selbstwiderspruch geraten. Und das werde ich jetzt im Weiteren noch erklären. Und zwar diese Entwicklung der Überflüssigmachung menschlicher Arbeit gerät in den Widerspruch mit der Art und Weise, wie die Gesellschaft wesentlich vermittelt ist, nämlich über den Wert als Quantum gesellschaftlich notwendiger und das heißt menschliche Arbeitszeit. Zunächst deshalb, weil die Arbeitszeit, die eine Arbeiterin zur Herstellung eines Produkts aufwenden muss, so verschwindend gering wird, dass sie immer mehr von den wirklichen Agenten der Produktion, Wissen und Technik in den Hintergrund tritt. Und gleichzeitig aber bleibt der Äquivalenztausch über den Wert die entscheidende gesellschaftliche Vermittlung. Also immer noch wird alles über den Wert getauscht. Immer noch sind wir alle vermittelt als Tauschende miteinander. Zitat Marx: In demselben Maße wie die Arbeitszeit, das bloße Quantum Arbeit durch das Kapital als einziges wertbestimmendes Element gesetzt wird, in dem Maße verschwindet die unmittelbare Arbeit und ihre Quantität als das bestimmende Prinzip der Produktion, der Schöpfung von Gebrauchswerten und wird sowohl quantitativ zu einer geringeren Proportion herabgesetzt, wie qualitativ als ein zwar unentbehrliches, aber subalternes Moment gegen die allgemeine wissenschaftliche Arbeit, technologische Anwendung der Naturwissenschaften. Das Kapital arbeitet so an seiner eigenen Auflösung als die Produktion beherrschende Form. Zitat Ende. Und das heißt, das Kapital, wenn es an seiner eigenen Auflösung arbeitet, wenn die Tauschform der wahre Arbeitskraft an ihrer eigenen Auflösung arbeitet, indiziert es, dass für Marx dann ein immanenter Widerspruch eingetreten ist zwischen Gebrauchswert, Maschine zum Beispiel, und Tauschwert, zwischen Kapital und Arbeit und so weiter. Und das heißt, das ist die Art und Weise, wie er Smith adressiert und kritisiert und versucht, es historisch zu kritisieren. Die Vermittlung der Gesellschaft über notwendige Arbeitszeit wird also zunehmend obsolet und das Kapital erscheint hier endlich in seinem ganzen Wesen als der, Zitat, prozessierende Widerspruch, also es ist eine Prozessgröße, der einen Widerspruch vorantreibt, dadurch, dass es die Arbeitszeit auf ein Minimum zu reduzieren strebt, während es andererseits die Arbeitszeit als einziges Maß und Quelle des Reichtums setzt. Zitat Ende. Das ist auch die Bedeutung der berühmten Formulierung, die ihr bestimmt alle kennt, dass die Produktionskräfte in Widerspruch geraten mit den Produktionsverhältnissen. Und zwar nicht, weil die Früchte der Arbeit jetzt besser verteilt werden könnten oder dass ungerecht wäre, dass die Arbeiter nicht den vollen Lohn für ihre Arbeitskraft bekommen und nicht einmal, weil die Eigentumsverhältnisse zunehmend ungerechter und disproportionaler werden. Das wäre, wie Henry schon ausgeführt hat, das wären eigentlich alles Kritikpunkte, die man schon mit Smith machen könnte, sondern weil die Maschine auf der Höhe ihrer Entwicklung in Widerspruch gerät mit dem Tausch und seinem über Zeit vermittelten Äquivalenzprinzip. Und damit steht sie in Widerspruch mit der Art und Weise, wie alle Menschen im Kapitalismus überhaupt zu einer gesellschaftlichen Totalität zusammengeschlossen sind. Und das heißt, wie sie sich überhaupt zueinander abstrakt verhalten müssen. Solange aber kapitalistische Verhältnisse bestehen, wirkt sich die Verminderung notwendiger Arbeitszeit für die Arbeiter natürlich verheerend aus. Das Phänomen der Arbeitslosigkeit oder vor allem der Massenarbeitslosigkeit ist spezifisch kapitalistisch. Es ist das Kennzeichen der Krise dieses Produktionsverhältnisses. Das heißt, Menschen, die arbeiten wollen, finden keine Anstellung, Produktionspotenziale in riesigem Ausmaß werden verschwendet. Gleichzeitig vegetieren die Arbeitslosen als industrielle Reservearmee vor sich hin. Die anderen, die ihre Arbeitsplätze noch haben, leben in ständiger Angst, sie zu verlieren. Und wenn die notwendige Arbeitszeit in einem Sektor der Industrie um beispielsweise 2 Stunden fällt durch die Anwendung von neuer Maschine, heißt dies nicht, dass die Arbeiter 2 Stunden mehr Freizeit bekommen, sondern dass anteilsmäßig viele Arbeiter ihre Stelle verlieren werden und die Konkurrenz um die Verbliebenen zunehmen wird. Horkheimer adressiert es in seinem Essay über den autoritären Staat mit der Formulierung, anstelle der Arbeit wird im Monopolkapitalismus, im entwickelten Kapitalismus der Arbeiter überflüssig gemacht. Und damit sind die Unterschiede zu Smith und zu, wie Smith Reichtum in Line mit der Entfaltung von Tauschförmigkeit und Arbeit denkt, eigentlich schon absehbar. Die Erhöhung der Produktivkraft der Arbeit schafft nicht mehr Reichtum, sondern massenhaftes Elend. Die Maschinen oder im Zuge der Industrialisierung werden Maschinen eingesetzt, die die notwendige Arbeitszeit verringern. Gleichzeitig gibt es einen extremen Anstieg der Zeit des Arbeitstags. Die Leute müssen plötzlich viel, viel mehr arbeiten, weil es produktiver wird. Marx sagt, dass dieses Herabsenken der notwendigen Arbeitszeit bei gleichzeitiger Verlängerung des Arbeitstags, das ist das ökonomische Paradoxon, dass das gewaltigste Mittel zur Verkürzung der Arbeitszeit in das unfehlbarste Mittel umschlägt, alle Lebenszeit des Arbeiters und seiner Familie in disponible Arbeitszeit für die Verwertung des Kapitals zu verwandeln. Zitat Ende. Wie Henry auch schon kurz angerissen hat, das Kapital fließt nicht mehr zurück in die Gesellschaft. Also es führt eben nicht mehr dazu, dass mehr Arbeit geschaffen wird, dadurch, dass es mehr Webstühle gibt und damit mehr Arbeitsplätze, sondern das Kapital, das vorher also in Arbeit investiert wurde, wird jetzt in immer größerem Maß in Maschinen investiert und muss in immer größerem Maß in Maschinen investiert werden, um überhaupt konkurrenzfähig zu bleiben. Und Arbeit ist für Marx oder kapitalistische Arbeit, Lohnarbeit, ist nicht mehr das Mittel zur Freiheit, sondern reproduziert ein Verhältnis, in dem die Arbeiterinnen unfrei sind, das heißt untertan unter dem Kommando der Maschine und der Logik von Kapitalinvestitionen. Und das heißt auch, wie Marx das adressiert, dass sie entfremdet sind von ihrem Arbeitsprodukt, von ihrer Arbeit, voneinander und von der Gesellschaft. Und trotzdem hat für Marx Arbeit an sich immer noch ein Potenzial von Freiheit. Und zwar in einer vernünftig eingerichteten Gesellschaft könnte das Potenzial der Maschinen, menschliche Arbeit überflüssig zu machen, verwirklicht werden. Wenn die Maschinen den weit überwiegenden Teil notwendiger Arbeit übernehmen, weil die Produktionsweise nicht mehr auf der Selbstverwertung des Werts, also im Kapital, und Äquivalententausch, sondern auf den Bedürfnissen des Menschen ausgerichtet ist, wird sich auch die Bedeutung von Reichtum ändern. Zitat Marx: Sobald die Arbeit in unmittelbarer Form aufgehört hat, die große Quelle des Reichtums zu sein, hört und muss aufhören, die Arbeitszeit sein Maß zu sein und daher der Tauschwert das Maß des Gebrauchswerts. Damit bricht die auf dem Tauschwert ruhende Produktion zusammen und der unmittelbare materielle Produktionsprozess erhält selbst die Form der Notdürftigkeit und Gegensätzlichkeit abgestreift. Die freie Entwicklung der Individualitäten und daher nicht das Reduzieren der notwendigen Arbeitszeit, um Surplusarbeit zu setzen, also die Art und Weise, wie das Kapital notwendige Arbeit reduziert, sondern überhaupt die Reduktion der notwendigen Arbeit zu einem Minimum, der dann die künstlerische, wissenschaftliche etc. Ausbildung der Individuen durch die für sie alle frei gewordene Zeit und geschaffenen Mittel entspricht. Zitat Ende. Dadurch also, dass in einer vernünftig eingerichteten und also in Klammern der höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft die notwendige Arbeitszeit tatsächlich reduziert wird, das heißt die Menschen tatsächlich bedeutend weniger arbeiten müssen, wird eine Unmenge an Zeit für die freie Verwirklichung jedes Einzelnen frei. Marx adressiert es auch in den Grundrissen als eine Befreiung der Menschen von der Maschine und eine Befreiung der Maschine von den Menschen, weil sie eben nicht mehr auf den Menschen angewiesen sind. Das Maß, nach dem die Produktion gestaltet und eingerichtet ist, ist nicht mehr länger die Materialisierung von möglichst viel Arbeitszeit, also die Art und Weise, Tauschwert oder Wert herzustellen, sondern der Wunsch nach möglichst humaner Arbeit und vor allem ihr Gegenteil, die Freizeit. Zitat Marx, letztes Zitat Marx. Es ist dann keineswegs mehr die Arbeitszeit, sondern die Disponible Time, das Maß des Reichtums. Das heißt, Freizeit wird zum Maß des Reichtums und gleichzeitig wird das, was Arbeit ist, damit einen noch nicht absehbaren Wandel erfahren. Also das heißt, zum Beispiel freie Entfaltung, Expression des Menschen, freie Selbstverwirklichung und die notwendige Herstellung von Gütern werden sich verschränken können. Die Trennung von Hand- und Kopfarbeit könnte überwunden werden. Spiel und Arbeit könnten sich angleichen und so weiter. Und das heißt, daran ist jetzt meiner Meinung nach absehbar, wie sich das Verhältnis von Arbeit und Reichtum für Marx ändern könnte und wie Kapital eine Potenz darstellen könnte. Kapitalismus eine Potenz darstellt in ein, wie er das auch nennt, im dritten Band des Kapitals, in das Reich der Freiheit einzutreten. Ja, genau. Das sind meine Ausführungen zu Marx gewesen. Und jetzt könnten wir von mir aus in die Diskussion einsteigen. Ich habe nichts mehr, was ich sagen will. Okay, vielen Dank. Das war sehr, sehr gut. Ihr seid alle herzlich willkommen, eure Fragen zu stellen. Vielleicht Wiederholungen, vielleicht Sachen, die ihr jetzt nicht auf Anhieb gleich irgendwie geschnallt habt, könnt ihr sehr gern euch unmuten oder wenn ihr nicht selbst persönlich sprechen wollt, könnt ihr auch diese Chatbox nutzen. Ich lese dann eure Frage vor. Ja, alles, was euch so durch den Kopf schießt, könnt ihr gerne loswerden. Okay, dann würde ich den Anfang machen. Oder Clint, du zeigst dich. Also ich hätte eine kurze Frage. Also wir hatten in dem letzten Vortrag, wie Thomas Jefferson, dass Lohnarbeit ein Widerspruch gegen Freiheit sei, gegen soziale Freiheit. Also könntet ihr das nochmal erläutern, wie diese Frage von Arbeitszeit selbst, eine soziale, historische, so Problem darstellt oder ein historisches Widerspruch der bürgerlichen Ideal? Willst du, Max, oder? Ich glaube, ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Ich glaube, kurz gefasst, inwieweit, wenn ich das richtig wiedergebe, Clint, ansonsten unterbrich mich, inwieweit das, was ich jetzt unter Smith oder wir in dem Vortrag zuvor anhand der amerikanischen Revolution gesehen haben, diese freie Entwicklung der Individualität, Bedürfnisfähigkeit etc. pp., wie Lohnarbeit bzw. Arbeitszeit dazu in Widerspruch gerät, nochmal markant zusammengefasst. Na, ich meine, du hast ja am Anfang Rousseau gebracht mit der Perfektibilität des Menschen. Und ich meine, das, wie Marx das wahrscheinlich adressieren würde, ist, dass er sagt, im Kapitalverhältnis treten die Menschen in ganz andere neue Formen von Entfremdung ein. Und zwar dadurch, dass sie eben nicht mehr unmittelbar vermittelt sind zu dem, was sie unmittelbar vermittelt, unmittelbar in Bezug stehen zu ihrem Arbeitsprodukt, dem, was sie tatsächlich schaffen, reißt diese Verbindung von Arbeit und Bearbeitung des Selbst und der Natur ab. Und zwar, indem sie halt entfremdet sind, dadurch, dass sie für andere arbeiten und was herstellen. Also ich glaube, das ist vielleicht der wichtigste Punkt, was herstellen, was ihnen objektiv fremd gegenübersteht, und zwar Kapital. Und damit gleichzeitig das Verhältnis, in dem sie zum Kapital stehen. vielleicht noch ganz kurz dazu ergänzen. Also ich würde sagen, was sich halt im Wesentlichen verändert ist, also sie sind mit Marx und Smith d'accord, es geht um Reichtum in der Definition, wie ich das eingangs in den Grundrissen zitiert habe, als die freie, also vollständige Entwicklung der Fähigkeiten, Bedürfnisse etc. pp. Und Arbeit als Wert, als ein Mittel, das zur Verfügung zu stellen. Bei Smith wird jetzt inadäquat, ne? Also dass die Stellen, die Marx zitiert hat aus den Grundrissen, dass also Arbeit als Maßstab für Tauschwert inadäquat wird, um Gebrauchswerte in der Gesellschaft, also in anderen Worten Reichtum, zu produzieren. Das heißt, wenn es für Smith eine Identität gibt, wenn man so möchte, von Wert, von Arbeit, Arbeit viel mehr als Arbeitskraft noch bei Smith und quasi und Wohlstand, ne? Also dass das Mittel dafür ist, Wohlstand und damit Freiheit in der Gesellschaft quasi zu befördern, dann sehen wir im Grunde genommen bei Marx, wie das auseinanderfällt. Und das äußert sich an all den Dingen, die Marx geäußert hat, ne? Das Überflüssigwerden von menschlicher Arbeitskraft im Produktionsprozess, dass die Produktion tatsächlich materiellen Reichtums und auch immateriellen Reichtums zunehmend unabhängig wird von der Anwendung menschlicher Arbeitskraft. Ne? Das ist die Entwicklung der industriellen Produktivkräfte, die quasi so outstrippen oder darüber hinwegschreiten, was die Tauschbeziehung ist, ne? die noch Arbeit als Wert als faktisches Prinzip oder regulatives Prinzip der gesellschaftlichen Produktion setzt. Ne? Und also in diesem Sinne ist die Frage, also die Marx sich stellt. Wie kann es sein, dass, wenn Smith sagt, die Produktivität der Arbeit muss gesteigert werden, damit steigt der Wert von Arbeit, wie kann es sein, dass mit der industriellen Revolution und mit dem also exorbitanten Steigern der Produktivität von Arbeit der Arbeitstag verlängert wird, die Ausbeutung in Anführungsstrichen steigt etc. pp. Wieso sind die Labor-Saving-Devices, wieso dienen die nicht dazu, tatsächlich Arbeit einzusparen? Und ich denke, Marx hat das schon in groben Umzügen eigentlich adressiert, über die also Mehrwertproduktion, ne, dass nur die gesellschaftlich notwendige Zeit, um ein Produkt zu produzieren, reduziert wird, aber nur um Surplusarbeit, also mehr Arbeit auf Seiten des Arbeiters zu erhöhen. Und dann der andere wichtige Punkt ist eben, dass sich dieser Bruch zwischen Wert und Reichtum oder Wohlstand eben auch darüber zeigt, dass Kapital nicht in Form von Löhnen wie in der Smithschen Utopie zurück in die Gesellschaft fließt, sondern tatsächlich akkumuliert wird, ne? in den General Social Intellect quasi fließt, in die Fortentwicklung von Technologie, die im Umkehrschluss gehemmt ist durch die Tauschverhältnisse oder das gesellschaftliche Verhältnis, in dem wir noch produzieren, das ne, menschliche Arbeitskraft noch als Wertmaßstab setzt und damit eben auch an die Maschine kettet. So wie Marx es zum Schluss noch angerissen hat. Es geht also nicht nur darum, den Mensch von der Maschine zu befreien, sondern auch die Maschine vom Mensch zu befreien, die quasi gerade in der Verbindung miteinander inadäquat geworden sind. Also ganz markant auf den Punkt gebracht, was ist die Frage, die Marx sich stellt, können wir uns eine Gesellschaft denken, in der es gut ist, seinen Job zu verlieren? Also Arbeitslosigkeit ist das Thema, ne, dass tatsächlich überflüssige Arbeitskraft produziert wird, wie gleichzeitig überflüssiges Kapital, das keine rentablen Investitionsmöglichkeiten mehr findet. Wie kann eine gesellschaftliche Organisation gedacht werden, die das Überflüssigwerden von menschlicher Arbeit und nicht des Arbeiters, mit Horkheimer gesprochen, zur Verfügung gestellt werden kann? Um das nochmal versuchen, ganz ruppig zusammenzufassen. Ich meine, gleichzeitig, also ne, das, was ich jetzt am Ende gesagt habe, für Marx ist der Kapitalismus dann letztendlich sowas wie der Flaschenhals, durch den irgendwie, also der halt das Potenzial bietet, dass überhaupt eigentlich erst Arbeit und Freiheit wirklich verbunden werden können. Also das heißt Selbstverwirklichung, dass das überhaupt erst wirklich objektiv möglich wird durch die industrielle Revolution, durch die Anwendung von Kapital, ist eben möglich, Arbeit zu scheiden von der Notwendigkeit zu arbeiten und damit überhaupt Selbstverwirklichung in einem ganz starken Sinne irgendwie möglich zu machen. Ja, weil ich fand eure Erklärungsweise sehr hilfreich, also dass diese Identität von also Arbeit und Wert, die wir bei Kooperation, also bei den 18. Jahrhundert finden, also das heißt, dass also durch mein Lohn quasi, also ich teile an der gesellschaftlichen also Aufschwung des Reichtums und gleichzeitig das Kapital sich wieder einfließt in die Gesellschaft. Also in die Erweiterung von also gesellschaftliches Reichtum. Und ich erinnere mich an, also das also in diesem also 48 Text von Marx über Kapital und Arbeit, das ist genau, wo er seinen Finger auf den Punkt legt und sagt, dass also tatsächlich also diese Akkumulation von Kapital selber also in Widerspruch steht zur Arbeit selbst. Also dass das also und das heißt, es muss irgendwelche äußerliche Mittel geben, um das wiederherzustellen, diese Beziehung zwischen Arbeit und Kapital. Weil also je mehr also die Arbeit produktiver wird, also das heißt, es ist nur diese vergegenständliche Kapital, wie du das also ausgeführt hast, Marx. Ich finde das einfach eine sehr also erläuternde Weise, das also auszudrücken. Aber ja, also, danke. Jo, ich habe noch eine Frage. Und zwar hat Max vorhin davon geredet, und vielleicht ein bisschen vom Thema ab, aber dass es nach dem Kapitalismus eher um die Bedürfnisse des Menschen geht, oder? Habe ich das richtig verstanden? Die Bedürfnisse des Menschen? Das was? In einer nachkapitalistischen Gesellschaft ist eher um die Bedürfnisse des Menschen geht und nicht den, um den des selbstverwertenden Wertes, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Also, ich meine, das, aber es ist nicht gerade das, gerade ja dieses das progressive Element des Kapitals, das ist immer eine Bedürfnisse erschafft. Also, wisst ihr, was ich meine? So. Deswegen ja. Stelle ich mir die Frage, wie es dazu kommt. Also, das ist wahrscheinlich eher eine utopische Frage. Aber das hört sich immer so an, als ob wir. Also, so, wisst ihr, was ich meine? Ja, ich glaube. Also, ich denke, also erstmal, dass der Impuls, den du gegeben hast, ganz richtig ist. Also, es geht Marx jetzt nicht irgendwie darum zu sagen, also, ne, wie man das vielleicht oft hört, im linken Umfeld, oh, der Kapitalismus schafft neue Bedürfnisse und unterwirft uns diesen Bedürfnissen oder ähnliches und das ist das Problem, sondern vielmehr, das ist das, was ich versucht habe, mit Rousseau eingangs zu greifen, das Schaffen neuer Bedürfnisse ist selbst eigentlich Freiheit im Sinne von der Transformation des menschlichen Wesens. Also mehr noch, nicht nur das Schaffen neuer Bedürfnisse, sondern auch das Schaffen neuer Fähigkeiten und so weiter und so fort. Und das ist also nun die formulierte Aufgabe. Und wenn es gibt einen, es ist aus dem Pariser Manuskript einen Text zu Bedürfnisproduktion und irgendwas, ich weiß den Titel nicht ganz genau. Es mag sehr explizit eigentlich darüber, dass er sagt, das Problem ist nicht, dass neue Bedürfnisse geschaffen werden, ganz im Gegenteil, das ist das Wesen also der menschlichen Freiheit, sondern vielmehr, dass diese Bedürfnisse nicht erfüllt werden können. Und worauf ist das zurückzuführen, ist, dass es Marx im Grunde genommen angesprochen hat, und zwar diese, also Marx nennt das organische Komposition oder Zusammensetzung des Kapitals, dass, ne, oder die Akkumulation des Kapitals, dass das Kapital sich quasi auf der Seite des konstanten Kapitals ansammelt und das auf Kosten des variablen Kapitals, weniger abstrakt gesprochen, das faktische Problem des Entstehens der Überflüssigkeit von Menschen in der Gesellschaft, schlicht und ergreifend, weil sie zur Produktion materiellen Reichtums zunehmend irrelevant werden, ne? Und die Überproduktion von Produktionsmitteln im Vergleich zu Reproduktionsmitteln, könnte man vielleicht auch sagen. Das heißt, der Punkt und das, was vielleicht dir aufgeschlossen hat, weil es einen utopischen Ton anschlägt, der ist dennoch zu verteidigen, würde ich meinen. Ich weiß nicht, Marx kann da vielleicht selber noch was zu sagen, aber also Marx geht davon aus eben, dass für die Produktion materiellen Reichtums, also was heißt, geht davon aus, er stellt fest, dass für die Produktion materiellen Reichtums die Anwendung oder Applikation menschlicher Arbeitskraft zunehmend überflüssig wird und das bedeutet, dass, ne, wie Marx es eigentlich eben ganz gut erklärt hat, dass auf der einen Seite die menschliche Arbeitskraft zur Hemmung der Entwicklung der Produktivkräfte und der Maschinen etc. wird und umgekehrt das, was Marx die Unterordnung der lebendigen Arbeit unter die tote Arbeit, also der Arbeit unter das Kapital bedeutet, dass dieses Verhältnis unproduktiv geworden ist, dass das Verhältnis von dem Wert von Arbeitskraft und als Mittel zum Zweck der Produktion von Wohlstand oder Reichtum auch unproduktiv oder mehr noch destruktiv geworden ist. Und dass, wenn man das trennen würde und die tatsächlich frei gewordene Zeit, ne, die schon enthalten ist in der tatsächlichen Reduktion gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit, ne, zur Produktion eines Gutes auf ein Minimum, weil die Maschine es immer effektiver macht und wir immer weniger menschliche Zeit brauchen, um materiellen Reichtum zu produzieren, ne, darin ist im Kapitalismus schon enthalten, dass die tatsächlich gearbeitete Zeit auf ein Minimum reduziert wird. Und deswegen sagt er, wenn wir es schaffen, in Umrissen nur gezeichnet, ohne sehr konkret zu werden, wenn wir schaffen, eine Organisationsform der Gesellschaft zu finden, die quasi diese frei gewordene Zeit als Maßstab setzt und damit die tatsächliche Produktion materiellen Reichtums überträgt auf Maschinen, ohne dass das die verheerenden Folgen von Arbeitslosigkeit und Verelendung der Massen hat, die darauf angewiesen sind, in ein Lohnarbeitsverhältnis einzutreten, um sich ernähren zu können, um teilnehmen zu können an der Gesellschaft und partizipieren zu können und zu bekommen vom gesamtgesellschaftlichen Produkt. Wenn dieses Verhältnis neu gedacht werden kann, dann kann eine ganz neue Potenz von Freiheit und auch das, was wir unter Reichtum verstehen, der Entwicklung der Bedürfnisse, Fähigkeiten, Kapazitäten der Menschen etc. pp. Vorstellbar sein. Wenn wir also ganz klapp gesagt das Mittel Arbeit als Wertmaßstab oder Arbeitszeit als Wertmaßstab wird durch die industrielle Revolution inadäquat als dasjenige, was die Produktion von Reichtum gewährleisten soll. Und darüber müssen wir hinausgehen. Das ist aber nicht der Fall. Wir leben immer noch in bürgerlich-gesellschaftlichen Verhältnissen des 18. Jahrhunderts, während gleichzeitig die industriellen Produktivkräfte da immer wieder gegenboxen und quasi im Widerspruch dazu stehen. Wenn das irgendwie was klärt. Ja, vielen Dank. Und ich werde nochmal für den Hinweis danken mit Adam Smith, dass man nicht unbedingt immer Marx braucht, um bestimmte Forderungen an die Politik oder Gesellschaft zu richten. Danke nochmal dafür. Ja, also dieser Primat der Produktion ist, glaube ich, extrem wichtig zu verstehen, der für Marx klar ist und für Smith auch klar ist, dass mehr noch die Art und Weise, wie ein gesellschaftliches Produkt verteilt wird, aus der Art und Weise resultiert, wie wir produzieren. Und wenn wir zum Beispiel diese ganze neosozialdemokratische Wende der Linken in den letzten, im Grunde genommen in den 2010ern beobachten, mit gefeierten Marxisten im Repräsentantenhaus wie Jeremy Corbyn und Co., also im polemischen Unterton gesagt jetzt, dann ist es bemerkenswert, dass das alles bloß redistributive Forderungen sind, die am eigentlichen Problem nichts ändern. Und was dem zugrunde liegt, ist, dass Marx Kapitalismus wirklich als Bottom-up Phänomen versteht. Es sind nicht die bösen Kapitalisten, die uns alle ausbeuten, es sind nicht die bösen Kapitalisten, die ihren Existenzmodus der Gesellschaft als Ganzes aufstülpen oder ähnliches, sondern es ist die Arbeit selbst. Es sind die bürgerlich-gesellschaftlichen Beziehungen selbst, die zur Entwicklung der Produktivkräfte geführt haben, zur industriellen Revolution geführt haben. Es ist die Forderung nach dem Wert der Arbeitskraft, die von Smith selbst in den Raum gestellt wird, die die industrielle Revolution vom Zaun bricht. Weil mit dem, wenn der Wert von, das hat Marx auch gesagt, wenn der Wert von Arbeitskraft steigt, dann sind auch die Anreize da, Arbeit zu ersetzen durch, maschinelle Arbeit etc. pp. Das selbst ist also, was die industrielle Revolution hervorgebracht hat. Und also es ist damit die Arbeit selbst, die quasi zur Akkumulation von Kapital führt. Clint hat eben die 1844er Manuskripte erwähnt, da gibt es diesen Text, Kommunismus und Privateigentum. Diese berühmten Pariser Manuskripte sind im Grunde genommen eine Kampfschrift gegen Proudhon. Proudhon stellt sich hin und sagt, Eigentum ist Diebstahl. Marx sagt, Jesus Christ, that's not the point. Im Gegenteil, wenn du einfach nur Besitz und Besitzlosigkeit gegenüberstellst, mit so einem moralischen Unterton, dann hast du nichts begriffen. Und Marx sagt, vielmehr müssten Arbeit und Kapital in ihrer tätigen Beziehung gefasst werden. In anderen Worten, wie die Arbeit selbst, zur Entwicklung von Produktivkräften, Akkumulation von Kapital etc. pp. Führt. Und das ist schwer, das zu greifen, aber was wir versucht haben, also vor allem in so einem kurzen Vortrag, was wir versucht haben, hier nachzuzeichnen, anhand, also vor allen Dingen Max hier, der Mehrwertreproduktion etc. pp. Gibt es noch mehr Fragen? Sonst stelle ich meine vielleicht nochmal. Und zwar hatte Henry am Anfang genannt, dass es eine Verbindung eben zwischen dem Marxismus und dem klassischen Liberalismus gibt. Und was wir feststellen ist, dass, worüber ihr jetzt auch gerade gesprochen habt, dass Marx vor allem herangezogen wird, um Redistribution zu fordern, also die Veränderungen in Form von, auf Verteilungsebene. Und gleichzeitig erleben wir auch, dass Smith zum Theoretiker des Marktes erklärt wird. Und inwiefern sind diese beiden Phänomene vielleicht ursprünglich in dem gleichen Symptom? Also inwiefern ist Kapitalismus genau ein Ausdruck von den beiden wenn wir betrachten, dass Smith eigentlich im Sinne von Rousseau diese absolute Vervollkommnung, den Weg der Perfektibilität, dem gerecht wird, gerade im Wohlstand der Nation. Wieso passiert es direkt, also ausgerechnet im Kapitalismus dann, dass er so verobskuratiert wird, also auch Smith? Mhm. Also, ja. Max, willst du versuchen, das zu beantworten? Ich habe schon so viel gesagt. Zu Smith sag du lieber was. Okay, also ich meine, das ist jetzt nicht leicht, das schnell abzuhandeln, aber ich denke, was man vielleicht erstmal ins Rennen bringen müsste, ist, was heißt eigentlich, also Kritik bei Marx, oder nee, machen wir es anders. Also Warenfetischismus ist im Grunde genommen die Idee, dass ein gesellschaftliches Verhältnis auf eine Art und Weise erscheint, als sei es immer so gewesen und als sei es auch unveränderlich und würde ewig so weitergehen müssen. Und ich denke, dass wir, also Marx hat erstens den Begriff der Vulgärökonomie, aber das Smiths Theorie im Sinne von diese, ich habe das versucht anzureißen in meinem Teil, in dem ich über die Ontologisierung von Arbeit gesprochen habe, ne, dass also Arbeit als Wertmaßstab bei Smith ganz klar, ich denke, dass es vollkommen klar ist, wenn man das ganze Buch liest, ne, dass es auf der Ebene des Sollens angesiedelt ist. Das ganze Argument ist nichts weiter als ein Appell zur Anerkennung des Wertes von Arbeitskraft auf dicken 900 Seiten formuliert, dass erst das anfängt, uns anders zu erscheinen in dem Moment, wo wir in dieses industrielle Zeitalter und damit namentlich den Kapitalismus, der vor allen Dingen dadurch bestimmt ist, dass ein Widerspruch ist zwischen Produktionsverhältnissen und der Entwicklung der Produktivkräfte, dass dadurch dieser ewige transhistorische Schein dieses gesellschaftlichen Verhältnisses kommt und dass vielleicht darin uns Arbeit als Wertmaßstab irgendwie so ontologisch gegenübertritt, ne, als etwas Unveränderliches, Unveränderbares. Und das, was dann seinen Ausdruck findet an ganz vielen Dingen, zum Beispiel diesen Versuchen, irgendwie den Menschen als arbeitendes Tier zu ontologisieren, also ihm damit eine unveränderliche Seinsbestimmung zu geben. Die andere Teil deiner Frage ist mehr vielleicht zu beantworten darüber, dass ich denke, die Frage des Bewusstseins darüber, was diese Aufgabe ist und warum, also, ne, warum Smith zum Beispiel selbst einfach als bloßer Marktökonom erscheint, ist vielleicht, ja, oder vielleicht ist das auch da tatsächlich im Zusammenhang mit zu sehen. Ne? Also die ganze Ökonomie, die quasi, oder Wirtschaftstheorie, die aufbaut auf Angebot und Nachfrage, oder auch neoliberale Wirtschaftstheoretiker wie Friedman und Co., die versuchen einen Rekurs oder einen Rückgriff auf Smith vorzunehmen und deswegen auch Neoliberalismus und darin eben das absolut setzen. Das sind Entwicklungen, die im Grunde genommen schon zu Marx' Zeit selber passieren, ne? Und das ist das, was er als Vulgärökonomie verzeichnet, und er sieht halt einen allgemeinen Regress der politischen Ökonomie selbst hin zu dem, was er als Vulgärökonomie bezeichnet. Und insgesamt, das ist ja dann eher so ein Frankfurter Schule-Punkt, beziehungsweise eigentlich auch schon bei Marx, gibt es diese Theorie der gesellschaftlichen Regression und damit auch des Bewusstseins von der Aufgabe der Freiheit, um das mal so abstrakt zu sagen. Und dass darin eben auch, ne, wir nicht in der Lage sind, mehr kritisch Gesellschaft zu greifen, sondern auf der Erscheinungsebene vielleicht oder an den Erscheinungsformen kleben bleiben. Ich weiß nicht, ob das eine zufriedenstellende Antwort ist. Ja, voll gut. Und vielleicht kurz das ein bisschen zu erläutern, kann man einfach sagen, dass für Rousseau und Smith gibt es keinen Unterschied zwischen Produktion und Verteilung. Mhm. Es ist ganz klar, dass indem wir produzieren durch Austauschverhältnisse, also wird das verteilt durch, also Arbeit selber. Exakt. Und das, wenn Marx also sagt, es gibt hier einen Widerspruch jetzt zwischen Verteilung und industrielle Produktivkräfte, das ist, was es neu aufgetaucht ist. Mhm. Ja, also vollkommen korrekt. Ne? Also bei Smith, wenn der Wert einer Ware sich bemisst durch die darin enthaltenen Teile, also Kapitalteil, Arbeitskosten und eventuell Grundrente, dann geht Smith davon aus, dass es nicht nur für eine einzelne Ware gilt, sondern für das Gesamtprodukt der Gesellschaft. Und das bedeutet, dass auch das Gesamtprodukt der Gesellschaft sich auf diese Art und Weise in die notwendigen Teile, ne, Arbeitskosten, Kapital etc. verteilt. Mehr noch das, was ich angesprochen hatte, Smiths Utopie oder Vision ist, dass es zu hohen Löhnen und niedrigen Profiten kommen soll. Und deswegen ist für Smith tatsächlich Distribution wirklich nur ein Metaphänomen und resultiert buchstäblich aus der Art und Weise, wie wir produzieren und wie die Produktion den Wert von Ware setzt und nicht andersrum. Ja, und also diese ganze Ökonomie, die das mehr oder weniger über diese subjektive Komponente aufrollt und versucht, Wert zu gründen in, der Nachfrage im Sinne von, ne, der Wert wird wirklich nur dadurch bestimmt, ob die Leute darin einen Nutzen sehen, also Marginal Utility etc. pp., verpasst eigentlich genau diesen Punkt. Und ja, ist damit vielleicht dann auch ein bisschen so ein Regress hin in eine Theorie des Preises viel mehr als das, was ich versucht habe irgendwie und Max weiter erklärt hat, als politische Ökonomie und überhaupt Arbeitswerttheorie zu greifen und dann die Art und Weise, wie Marx das einer Kritik unterzieht. Und das bedeutet eben, wie gesagt, bei Marx zu sagen, die ganze Arbeiterbewegung, ne, operiert in den Kategorien der Nationalökonomie, zum Beispiel mit der Forderung nach dem vollen Wert des Arbeitsproduktes. Das ist dann die gesamte sozialistische Theorie. Das sind Proudhon, das sind Staatssozialisten wie Lassalle und Konsorten. Und ne, in dem Sinne sagt Marx, ihr steckt alle im 18. Jahrhundert. Also ihr seid alle nicht, also ihr formuliert alle ein Sollen in dem Denken Adam Smiths, wenn man so möchte. Und die tatsächlich, und das, was das du sagst, Clint, die tatsächlich, was tatsächlich qualitativ neu ist, die Entwicklung der Produktivkräfte, die genau mit diesem Sollen in Widerspruch stehen, dieses Sollen inadäquat machen, formuliert eine neue Aufgabe von Freiheit. Und das ist das, was Marx versucht hat, zu erläutern hinsichtlich der Frage, wie Tauschwert der Tauschwert bemessen Arbeitszeit zur Produktion materiellen Reichtums überflüssig wird, weil die Produktion nicht mehr wirklich abhängig ist von Anwendung menschlicher Arbeitskraft und trotzdem immer noch abhängig ist. Und that's the problem. Ich hätte noch eine politische Frage, wenn das möglich ist, aber das ist vielleicht zu... Ja, bitte. Genau, also, die Schwierigkeit, die ich auch immer noch sehe, ist zum Beispiel, dass es auf Marxistischen Streit gibt, so die Personalisierung des Kapitals. Ne? Also, dass man sagt, okay, das sind bestimmt so Reichenkritik, ne? Und Kritik an Kapitalisten und sowas. Gleichzeitig wird das wiederum auch kritisiert, wenn man damit das Kapital praktisch personalisiert. Und für mich ist die Frage, es gibt trotzdem konkrete, ich sag mal ganz platt, Machtverhältnisse, die auf Seiten der Leute, also Augen auf der Erscheinungsebene zumindest auf Seiten der Kapitalisten liegt. Und jetzt habe ich meine Frage vergessen. Weil so klingt das ein bisschen, okay, wir stehen unter dem Bann des Kapitals, sagt der Marx auch, der Kapitalist wie der Arbeiter. Ab dessen könnte man ja kritisieren, dass es so ein bisschen auch die Machtverhältnisse negiert. Die konkreten Machtverhältnisse. Ich glaube, es gibt zweierlei. Die Frage ist, was wir jetzt hier unter Macht überhaupt verstehen. Also Marx würde natürlich nicht der berühmte Spruch ist, dass der Kapitalist nur die Charaktermaske des gesellschaftlichen Verhältnisses ist, worin ja schon enthalten ist, dass, wie du gerade sagtest, das Problem nicht so sehr der böse Kapitalist ist, als vielmehr das, was wir versucht haben, ne? diese Bewegung, diesen Abbruch der Bewegung von Kapital und Arbeit bei Smith und dieses Problem der Akkumulation von Kapital und so weiter und so fort. Aber Marx würde natürlich nicht in Abrede stellen, tut er auch nicht, dass es eine soziale Macht auf der Ebene von so ökonomisch-sozial für also Kapital, Kapitalisten durchaus gibt. Ne? Also ich meine, der Begriff der Bourgeoisie etc. pp. Ist ja bei Marx bis hin in der marxistischen Theorie sehr weit verbreitet. Und da ist vielleicht auch der Verweis schon mal auf Mittwoch, wenn Florian quasi über den Bonapartismus sprechen wird und da die Frage stellen wird, okay, was ist das Verhältnis zwischen politischer Macht auf der einen Seite und sozialer Macht auf der anderen Seite? Also kann es eine soziale Macht für den oder die Kapitalisten geben, während politisch die nicht gegeben ist. Das ist das, was wir zum Beispiel unter Louis Bonaparte sehen und Marx dort theoretisiert. dass es quasi kein unmittelbarer Herrschaftsbegriff ist, sondern ein vermittelter Herrschaftsbegriff, aber die soziale Macht des Kapitalisten aberkennt Marx durchaus nicht und wird auch in der weiteren marxistischen Theorie tatsächlich als solche adressiert unter dem Begriff, also Klassenkampf etc. pp. Aber ich würde nur darauf aufmerksam machen wollen, es wäre jetzt ein sehr weites Gespräch, denke ich, das komplett zu entpacken, auf diesen Unterschied von politischer Macht und sozialer Macht. Und wie du selber sagst, der wichtige Punkt ist eben auch, die Kapitalisten selbst sind dieser abstrakten Bewegung des Kapitals unterworfen. Also der Kapitalist kann nicht einfach tun lassen, was der will. Bestes Beispiel sind da ja auch Aktienmärkte. Wenn da jemand wüsste, wie sich das alles bewegt, dann würde das, wie Lukács sagt, buchstäblich die Aufhebung des Systems bedeuten. Also die Diktate des Kapitals, denen ist auch der Kapitalist selbst unterworfen. Was aber nicht bedeutet, dass Marx damit sagen will, es gibt keine soziale Macht in Form von Kapital-Isten. Und wie gesagt, Mittwoch wird diese Frage von Macht, Politik und sozialer versus politischer Macht von Florian nochmal weiter erläutert werden. Vielleicht da der Verweis einfach, sich das anzugucken. Danke. Okay, gibt es noch weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann würde ich sagen, vielen Dank für dieses tolle Teaching, vielen Dank für eure Fragen. Und ja, Mittwoch sehen wir uns wieder zum Teaching Bonapartismus und die Notwendigkeit der Diktatur des Proletariats, 15 Uhr, 19 Uhr Reform, Revolution, Resistance. Die Links findet ihr auf unserer Facebook-Seite. Morgen findet der Lesekreis statt. Wenn ihr teilnehmen wollt, schaut auch da auf der bei Facebook nach. Und ja, wir werden sogar über Smith reden. Also. Und vielleicht noch ganz kurz, ihr könnt uns auch jetzt eure E-Mail-Adresse geben, dann packen wir euch in den Verteiler, da werdet ihr dann quasi sowohl über den Lesekreis wöchentlich informiert und das, was wir dort lesen, als auch die Veranstaltungen, die wir machen. Also einfach irgendwie der Platypus Leipzig Lisa quasi hier eine Nachricht schreiben mit der E-Mail-Adresse, dann packen wir euch in den Verteiler.